Ja, wenn du die Treppe hochläufst. Ich spiele jetzt PJ Harvey für dich. Na, mal gucken, er kommt gleich rein. Ich spiele schon mal den Song und dann geht's weiter mit dem Sprechfunk. Viel Spaß dabei. Warten. Was ist los? Ich habe nur gesagt, dass jetzt... Na, ja, ich spiele jetzt PJ Harvey für dich, zusammen mit John Parrish. Na, ich habe mir überlegt, ich spiele mal was für dich. Wahrscheinlich nur, wo die mit Dings zusammen singt? Oder... Mit John Parrish. Ach, mit John Parrish? Ja. Wie kommst du denn dazu? Das sagt dir nicht. Ich sag's auch schon mal Tschüss, mein Name ist Johnny. Das war der Soundgarden am Dienstag. Ach, ist ja schon 10. Ja. Deswegen sind sie gut vorbereitet. Ja. Na gut. Gunfire. denke, das ist jetzt die letzten 30 Sekunden, hätte man schon eigentlich rufreden können. Wenn es nicht PJ Harvey wäre, dann hätte ich das auch gemacht. Aber ist ja PJ Harvey. Und mein hochverehrter Kollege Johnny Häusler ist immer noch da. Ey, du denkst immer, dass ich überhaupt voll unvorbereitet bin, wa? Nur weil ich manchmal nicht so jetzt, sagen wir mal, 8,5 Stunden früher komme. Denke ich überhaupt nicht. Na klar, das war doch eben völlig hier mit ziemlichem zynischem Unterton gestellt, eine Frage, die meine, Arbeitsdisziplin, meine Autorität, meine Professionalität, überhaupt mich grundsätzlich in Frage stellen sollte. Was ist denn mit deinem Selbstbewusstsein? Eigentlich auch nicht. Ja, na schon. Nee, aber der ist schon voll okay, mein Selbstbewusstsein, glaube ich. Na ja, dann hab ich's richtig nicht so. Richtig prim drauf. Prim. Ja. Schön. Kurzform für prima. Ich habe, ich weiß doch aus unserer gemeinsamen Arbeit an der anderen Sendung, weiß ich dort wie. Ja? Was das immer. Mann, Johnny, mir ist ja aufgefallen, wie ich wieder hergefahren bin. Das ist ja ein wesentlicher Teil der Vorbereitung, hierher zu fahren. Das ist halt der größte Teil eigentlich. Naja, Kieper, wenn man das weglassen würde, dann wäre hier Sense, dann würde ja nicht laufen, dann wäre ich nämlich nicht da. Aber dann, ich muss den Satz jetzt zu Ende bringen, ein wesentlicher Teil der Vorbereitung, hierher zu fahren und da, dir zuzuhören. Und ich hab geschwankt, erst, und da dachte ich, ach, The Wind Cries Mary ist schon ein toller Song und hab mir den angehört und hab gedacht, ah nee, kannst du nicht machen. In der Zwischenzeit erzählt der Kollege dann wieder irgendwie so Sachen, wenn du da nicht aufpasst. Und dann hab ich wusstest du, dass Allen Ginsberg am Samstag gestorben ist? Ja, wusste ich. Ja, warum hast du das am Sonntag nicht gesagt? Wieso, ich zu spät gekommen bin? Ach so, nee, am Sonntag wusste ich es ja noch nicht. Ich habe die ganze Zeit so eine Philip Glass Platte, wo er selber irgendwie so spricht. Und ja. Die habe ich gesucht. Die ganze Zeit habe ich die gesucht. Die habe ich nicht gefunden. Ich dachte, Allen Ginsberg. Ich habe irgendwo noch irgendwas anderes, wo er auch drauf spricht. Und dann halt diese Clash Platte. Die, und das ist wirklich, guck mal, ist nicht eine Eingebung, dass, ich meine, wie oft spielt man dieses Stück von Clash wirklich nie, weil es ist kein Hit. Und dann spiele ich heute Allen Ginsberg und dann erfahre ich erst durch Zufall, dass der gestorben ist. Ach, dann erst im Nachhinein? Im Nachhinein. Das ist das Komische. Ich hatte so ein bisschen Kloß im Hals jetzt. Nicht, weil Allen Ginsberg finde ich zwar cool und so, aber war jetzt nicht irgendwie jemand, den ich die ganze Zeit super verfolgt habe. Aber da habe ich schon so gedacht, komisch. Und da spielst du es? Kann sogar sein, dass das einzige Mal im Radio gespielt habe. Das kann sogar sein, dass ich seit über 10 Jahren zum ersten Mal dieses Stück im Radio gespielt habe. Und dann spiel ich ausgerechnet zu Allen Ginsbergs Tod dieses Stück. Und jetzt, komisch, jetzt sag mal, warum du aber kein Kloß oder warum du vielleicht doch ein Kloß im Hals hattest. Na, weil das ein komischer Zufall war. Und Allen Ginsberg ist cool einfach. Ach so. War, muss man halt sagen. Ja. Er ist noch, aber. Mir ist ja dafür noch, ich habe ja noch eine Platte gefunden für einen anderen Toten. Und ich habe den mal gesehen, Allen Ginsberg. Wie, wo denn? Im New York. Gleich drüben da in Neukölln. Nee, im New York Café in New York. Wie, welchen, cool. Wie heißt das Café? New York. Was ist denn das? Na, ist so aus, so, ist so, das ist so ein kleines Poetry Café. New York? Ja. Was soll das? Ach so, das soll so nach. Ist so eine Mischung aus, genau, Mischung aus Puerto Rican und New York. Ah, ja. So ein Schnellmarker. Ja, na, ich hab's erst akustisch nicht verstanden. Ja, ich habe auch genuschelt extra, um so ein bisschen Brrr reinzukommen. So ein bisschen rüberzukommen, wa? Bisschen Brrr. Ja. Bisschen wie drüben rüberzukommen. Man siehst, ich habe hier nämlich auch lauter Musik, die ich dir im Grunde gerne mal hätte vorgestellt. Aber zum Beispiel, wenn du jetzt, der größte Teil der Nachbearbeitung meiner Sendung liegt ja daran, nach Hause zu fahren und dich zu hören. Das ist auch hart, oder? Gib mal, ist schön. Also kommt schon mal drauf an. Wenn du jetzt so ein Plakat siehst, wa? Denkst du doch, im Grunde ist doch, kann nur The Man in Black Johnny Cash sein. Und dann klappst du oben auf, zack, und er ist jetzt Fanny Van Damme. Das ist ja großartig, super. Oder? Ich habe hier nämlich eine schicke neue Fanny Van Damme. Wie, gibt's eine neue Platte? Ja. Wieso kriegst du die immer so schnell? Ich hab die nicht. Na, weil du nach ausgewiesenermaßen einer der größten Fanny Van Damme-Prediger, also im Grunde, sagen wir mal, der Papst der Fanny Van Damme-Church. Nun mach mal langsam. Auf Erden bin. Guck mal, aber in München aufgenommen, ist ja ein bisschen eklig. Aha. Und dann, du verlost ja mal Karten, wa? Ich hätte ja neulich auch gerne mal, ich überlege immer noch, aber ich weiß immer, hast du denn so viele Fragen, wenn du jetzt Karten verlost? Guck mal, hier gibt's ein Stück, das heißt, schlecht informiert, das ist bestimmt toll. Ja. Sag mal, ich habe noch was anderes. Kannst du dich erinnern, dass wir uns am Sonntag über dieses UFO unterhalten haben? Bob Hale? Bob? Ja. Ich habe gestern ja Stunden damit verbracht, im Internet alles zu lesen. Ach so. Und vor allen Dingen, weißt du, dass die beiden arbeitslos sind? Super berühmt, der Komet Hale heißt nach ihnen. Herr Hale und Herr Bob. Ja, wusstest du, dass die sich überhaupt nicht kannten, bevor sie den entdeckt haben? Ja, das haben sie parallel entdeckt. Sind zwei so Amateure. Ja. Ja. Wusstest du, dass wenn man so einen Komet entdeckt, dann wird er nach einem benannt? Denn das lohnt sich doch jetzt jeden Abend irgendwie in den Himmel zu gucken? Wird es wie mit Isaac Newton und Leibniz, die beide die Infinitesimalrechnung parallel quasi erfunden haben. Ach, Leibniz auch? Nicht voneinander. Und der hat dann später auf Kekse gemacht. Ja, und der hat dann später auf Kekse gemacht. Sehr interessant. Oh Mann, ey, da haben wir jetzt hier aber schon wieder voll, wie heißt denn der, Karlauert. Dein Witz vorhin war nicht schlecht mit Reykjavik. Naja, komm, der war schon ein bisschen unter die Gürtellinie. Wieso ein Witz, dass ein Kohärent im Bier besteht? Ja. Ach, das ist Witz für dich unter der Gürtellinie? Ja, absolut. Also, so, ein Witz, so, der mit ja, Reykjavik, nee, eine Stadt, eine schöne Stadt, wenig Kriminalität, Blondinen mit so einem Apparaten und ja, so. Siehste. Und dann... Naja, das war doch vorlesen, das war doch zitiert. Ja, oder? Aber trotzdem, Witze, die mit Blondinen, mit dicken Titten und mit Bierpreisen, die zu hoch sind, zu tun haben, sind einfach. Das sagt der eigentlich Titten im Radio. Könnte naja. Ich mich nie trauen, könnt ihr gar nicht. Da kommt dir nicht über die Lippen. Nee, ich wurde vorhin gerade wieder gefragt, sag mal, Kuttner, welches Wort kannst du im Radio immer nicht sagen? Ich sag, Titten. ich mag ja die Art, wie du das sagst. Also weiter kommst du damit wahrscheinlich nicht. Nee, das ist aber so, kennst du doch so Worte, die man eigentlich wirklich nicht im Gebrauch hat und die man eigentlich nicht gebraucht. Und dann kommt man aber in so Situationen, wo man sie irgendwie sagen könnte oder müsste, um cool zu sein oder das heißt, halt. Ich hab das im Gebrauch. Du hast das im Gebrauch? Ja. Ich gar nicht. Okay. Ja? Sag mal jetzt einen Satz mit. sag mal einen Satz mit. Ja, sag mal einen Satz. Nee, also jetzt mal so einen alltäglichen Satz. Gibt's ja, nö, also so wie du nee, ich jetzt hier im Radio vor dich in Neukölln nee, gibt murmelst. Ja, nee, aber also ich finde das nicht so schlimm, das Wort. Ich finde das eigentlich ein ganz nettes Wort. Ja? Ja. Weißt du, woher das kommt? Nee. Das habe ich, aber das ist so lange her, ich erinnere mich nicht mehr richtig. Der gibt so ein Brechtgedicht, der hat ja irgendwie so ein paar obszöne Gedichte geschrieben. Und da preist er irgendwie auch das Wort und erklärt es gleichzeitig. Das kommt, glaube ich, aus dem Italienischen, heißt Ficare und hieß eigentlich irgendwie so also ein Schwert schleifen oder schärfen, indem man das immer so in Sand oder in irgendwie so ein Zeug so rinstochert. Mhm. Und dann erlebt das natürlich diese Bewegung, die dann schon klar übertragen wurde. Ist ja komisch. Echt, da kommt das her, das natürlich dann nimmt man natürlich ein bisschen den Reiz. Ist aber, wieso denn? Ja, weiß ich nicht so. Na, wo sei denn die? Die können ja jetzt nicht, die können ja jetzt nicht alle aus dem New York Ritten kommen. So die besonders coolen Worte. Wäre aber schöner, oder? Gib mal zu. Obwohl, wenn Brecht das erklärt, dann ist das natürlich auch okay. Der ich habe neulich übrigens einen tollen Satz von Heiner Müller aus dem Jahr 1991 gelesen. Ach, sag und mal. Und zwar über Computer. Und was sagt er? Na, unbedingt. Also war ich echt, also ich hab's nicht richtig verstanden. Das ist schon mal gut. Ja. Aber das ist doch toll, wenn es so Sachen gibt, die man nicht gleich sofort richtig versteht. Ja, ja, ich muss den noch ganz oft lesen. Finde ich freue mich auch schon ein bisschen drauf. Also er erklärt praktisch, er sagt, dass man Computer unbedingt, also mehr Computer und mehr Technologien, weil es, also grob übersetzt, möchte ich gleich sagen, sagt er, was das einzige Mittel gegen neu aufkommenden Faschismus wäre. Und wie er das genau erklärt, also ich meine, dass Computer zur Demokratisierung beiführen können, das weiß ich ja auch. Ja. Aber er erklärt das schon mal ein bisschen anders, hoffe ich auch. Ja. Ja. Danke. Wünscht ich mir? Ja. Ja. In meinen wildesten Träumen stelle ich mir vor, dass. Ja, ist das okay? wenn ich mir vorstellen würde, die Erde wäre ein Paradies, dann würde ich denken, dass. So, reicht das jetzt? Also, jedenfalls wie er das genau. Nein, das war okay. Wie er das genau erklärt, da muss ich echt nochmal mich reindenken. Ah ja, das ist interessant. Ja. Wo hast du denn gelesen? Das ist interessant, ja. Nein, finde ich gut. Also wenn man jetzt, sagen wir mal, auf Heiner Müller zu sprechen kommt. Erzähl dir gleich, wo ich das gelesen habe. Was soll das sein? Irgendwie Playboy oder irgendwas so, dass man Musik spielen muss? Ja, da war der in der Mitte. Nee. Ich habe das in der Kunsthochschule Weißensee gelesen. Na, das ist ja peinlich. Ja. Ist überhaupt gar nicht peinlich. Nein, ist auch nicht peinlich. Nein, ist eine längere Geschichte, das wird dir gleich. Du sagst ja Kunsthochschule Weißensee, sagst du ja so, wie ich ficken sage. Nee, überhaupt nicht. Nee. Kunsthochschule Weißensee. Bist du ja Kunsthochschule Weißensee, da gibt's einen alten Rilke, der hat ja ein Gedicht geschrieben. Da steht ficken. Wo der Begriff, ach, ich wollte jetzt noch einen schicken sagen, eigentlich so, war ein toller Witz, hätte das werden sollen. Ach so. Ich hätte jetzt gesagt, wo das Wort Kunsthochschule Weißensee herkommt. Und hätte dir dann nochmal eine Erklärung angeboten, dass es... Regelgedicht hier. Ey, oh Mann. Ich habe hier lauter jedenfalls, Musik. Jedenfalls glaube ich inzeichen auch, dass da ein UFO hinter ist. Oh mein Gott. Zeig mal die Füße hoch. Zeig mal die Fotos. Brauchst du Plastiktüte? Nein, man braucht sich deswegen ja nicht gleich umbringen. Ich will ja da auch gar nicht mit. Wieso denn? Der hatte doch auch einen Schuss gehabt, der Typ. Natürlich oder? Hat er einen Schuss gehabt, aber hast du mal die Fotos gesehen? Von ihm? Nee, ja, die Fotos von dem Schuss hat. Die Fotos von dem Komet, die NASA immer zurückhält. Die. Im Netz, ehrlich? Das ist super, ey. Ach, scheiße, muss ich auch machen. Das macht so einen Spaß. Ich hab bloß so harmlose Fotos gesehen. Nee, ich meine hier so eine, eben so wissenschaftliche Institutionen habe ich immer angeklickt. So irgendwelche Sterndaten, zack, und die stellen dann ordentlich Bilder. Dann guck dir mal die Fotos an, die ganz schnell wieder verschwunden sind. Wo findet man denn die? Na, gebe ich dir mal ein paar Adressen. Warte, das ist aber so der Komet und Pamela Anderson und so, also so Kombination oder was? Nee. Du musst wenn du bei Yahoo da so einfach Hell Bob eingibst. Hast du dir gemerkt, weil es auch ganz fein... Ja. war auch so ein bisschen Untertext, weil ja, nee, vorne der und hinten und dann, naja, gut. Aber in bestimmte Wörter nicht trauen, naja. Jedenfalls muss der Hell Bob eingeben und dann gibt's irgendwie so Seiten so mit Magie und bla und außergewöhnliche Vorkommnisse und da findet man dann Links zu... Ach, da muss man kicken. Da gibt's einen Typ, der diese ganzen Fotos selber gemacht hat, wo dann zum Beispiel noch so andere leuchtende Punkte neben Hell Bob sind. Ja. Und der die gesammelt hat, unter anderem auf japanischen Webseiten, wo er dann sagt, die sind dann verschwunden nach 2 Tagen, als Leute gesagt haben, was ist denn das da komisches? Das ist echt super spannend. Hat auch so gefakte Mondfotos und so, ganz toll. Und der hat richtig Stress gehabt, weil, also der hat zwar nie gesagt, dass das ein UFO ist, der hat sich nur immer gefragt, was könnte das da sein, neben dem Komet, was man da definitiv sieht. Und der wurde dann, als die sich da alle umgebracht haben, waren das Programmierer eigentlich? Die haben Webseiten gemacht. Ach, guck an. War so eine Firma, die Webseiten, also richtig so angeboten, also aber für so zu Dumpingpreisen. Diese Kinder Hände weg vom Computer. Ja. Und Hände weg von Nike-Turnschuhen. Na, vor allen Dingen. Wird das irgendwo erklärt, warum die alle so schwarze Nikes anhatten, neue? Ach, die waren wahrscheinlich billig. Na, aber dann hätten die doch irgendwie noch viel richtig in RAM stehen können. Na, vielleicht war die so ein Streifen, der so nach oben geht auf der Seite. Mann, du sollst jetzt hier nicht spekulieren. Hast du das da jetzt? Nein, habe ich jetzt nicht. Jetzt antworte mir mal direkt auf meine Frage. Ich kann aber erstmal meinen Gedanken zu Ende bringen. Mit dem, jedenfalls der Typ, den haben dann alle möglichen Presseagenturen und Talkshows angerufen und haben den, unter anderem wurde der auf einmal damit für verantwortlich gemacht, für diesen Selbstmord. Und der hat jetzt so eine Presseerklärung auf seinen Webseiten, dass er nie gesagt hat, dass das ein UFO wäre und dass dieser Selbstmord abartig ist und bla. Und so. Das ist aber toll, man muss bloß irgendwie so ein bisschen Scheiße verbreiten und schon ist man wieder in einer Zeitung oder in einer Talkshow oder so. Ja, sowas, aber ist doch toll, da sitzt irgend so ein Depp irgendwie und macht so ein paar Webseiten und plötzlich ist er in der Weltpresse. Kann man mal sehen, wie das Internet so demokratisiert wird. Ach, das müsste man mal machen, aber so ein bisschen immer so faken wäre ganz schön, wa? Unsinn so in die Welt setzen? Machst du doch jede Woche. Stimmt. Siehst du. Ach, ich habe ja erst eine Musik, da würde ich gerne mal, wie findest du, klingt seltsam, aber eigentlich klingt es doch wieder großartig und dann ist es auch eine ganz gute Zeile, die haben wir relativ bekannt vor, hör mal rein. Ist, glaube ich, interessant. Das mag ich Wobei, warte mal, man muss jetzt schon mal sagen, der Anfang ist natürlich gleich, da sträuben sich dir die Nackenhaare, oder? Nee, überhaupt nicht. Das steht total drauf, wenn man dieses Rutschen über die Seiten hört. Super geil. Meinst du ehrlich? Ja, voll, meine ich super ehrlich, echt. Das ist irgendwie auch ein bisschen ein verrückter Koppelberg, heißt der. Voll geil. Der hat ein paar schöne Songs auf dieser CD. Du sing. Ja. Das war Johnny, muss ich mal erklären? Ah, das hört man dann, glaube ich, auch. Man sollte Deutsch mit TH singen. Das Wörtchen wundervoll mit W. Das hört sich an, dann wie wonderful. Das hört sich an, dann wie Blues. Oh, yeah. Ist das schön. Das klingt toll, oder? Das ist schön. Wer ist denn das? Sag mal her. Koppelberg. Man sollte scheiße leise mit Melodie mal pfeifen. Die Kacke, die da dampft, als Qualm begreifen. Was erst ein Drama ist, ist meistens heiße Luft nur. Kummer ist nur ein Kloß im Hals und auf dem Hals ist ein Köpken bloß. Schon seltsame Songs, wa? Die habe ich von deinem speziellen Freund Wiglaf Droste geschenkt bekommen. Ach, guck an. Weil da ist nämlich auch ein Lied drauf, das heißt Lach, Wiglaf. Was ein bisschen schwachsinnig ist. Aber man sollte Deutsch mit TH singen. Das ist nicht schlecht, wa? Kommt mehr her. Ja, ich wieso nicht. Das klingt eher so ein bisschen wie traurige Ruhebeater, also irgendwas. Ne, schon aber Berliner zu sein. Ja? Das ist in Berlin aufgenommen. Aha. Siehst du, hab ich wieder nicht genau recherchiert. Guck mal, er hat auch Management und Booking. Vielleicht sollten wir den mal booken für die Sendung. Oder managen. Das würde uns dann vielleicht Melonen bringen. Aber freut sich ganz schön schon mal mit Zungenschlag. Das hört sich wie Skönern dann schon wie Blues. Oh yeah. immer wieder noch schicke Musik, ne? Ist das gut, dass ich das weiß? Ich wollte auch mal ein Stück schreiben, wo Wiglaf drin vorkommt. Das hat aber anders geheißen. Man sollte Deutsch mit TH singen. Singen? Singen. Das Wörtchen wundervoll mit W. Das hörte Jan dann wie wundervoll. Das hörte Jan dann wie Blues. Oh, sehr. Lemmy, willst du sagen, dass das Mikro offen ist? Nee, du willst was sagen, was Kinder hören soll, wa? Ja, warte mal, Jan, schnell Mikro aus. Hab ich doch gewusst, hab ich gewusst. Der Hörer hat sich wieder klug scheißen zu Wort gemeldet, aber jetzt doch mal vielen Dank an den Hörer. Der hat nämlich gleich gesagt, ja, Koppelberg kommt aus Essen und er macht doch Theater und lauter Kram und so. Essen ist doch, aber hab ich nicht recht gehabt? Ist Essen Ruhrgebiet? Ja, war, würde ich mal sagen. Um weiten Sümpfer. Ach. Ja. Du, Kutner, ich muss jetzt hier ein Geständnis machen. Ich konnte meine Geografielehrerin nicht richtig leiden. Nee, ich bin dann so wirklich schlecht. Ich nenne das ja mal Orthographie. Super doof bin ich. Ich finde, aber Theater macht er auch, das ist natürlich fies. Dann könnte man denken, er meint es ernst. Ist ja auch nicht fies. Doch, Theater. Das meint er, glaube ich, nicht so ernst. Warte mal, jetzt kick mal nochmal zum Beispiel, das würde mich auch mal interessieren. Das war wieder so ein Punkt, da wusste ich immer nicht, ob das jetzt richtig tolle Musik ist oder nicht. Und dann habe ich mich aber doch entschieden, dass das tolle Musik ist. Und jetzt wollte ich dir aber vorspielen. Die ersten Zeilen sind super toll. Vorspielen, um das von dir mal bestätigt zu werden. Lassen. Und jetzt kick, ja. Kick mal, und jetzt kriegt man die neue Fanny van Dan CD. Jetzt kickt ihr mal an, das sind 22 Songs. Und jetzt sag mal, welcher Titel dich hier wissen, vom Titel her am meisten interessiert? Ja, ich habe gerade schon durchgeguckt, also Trauriges Arschloch ist natürlich okay. Nee, du musst dich jetzt für ihn entscheiden. Eins, warte mal, muss ich kurz durchgucken. Ich glaube, daran kann man dann die Menschen auch erkennen. Jetzt unter dem Aspekt Fanny van Dan oder wenn ich nur die Titel sehen würde? Jetzt nur die Titel siehst. Ach, meinetwegen betet mit Fanny van Dan, das kann man ja jetzt schlecht ver... Ja, das wäre sicher was anderes, wenn das jetzt Moby singen würde. Ja, denke ich auch. Na? Kann ich zwei nehmen? Kann ich drei? Ja. Kann ich vier nehmen? Nee, du musst dich jetzt für ihn entscheiden. Du musst dich jetzt für ihn entscheiden. Ich sag schon mal, die vier ist... deine Haltung zur Welt jetzt am typischsten repräsentiert. Ist ja interessant. Ja, ist aber schwer. Ja, ist echt total viel. Ja. Ich habe manchmal so Aufgabenstellungen, die haben es voll in sich. Da bist du echt hart drauf. Da kennst du nicht. Eisprung ist ein toller Titel. Eisprung ist toll. Nee, der ist doof. Ich hab's gewusst. Ich muss mich entscheiden zwischen das Böse und das Gute, schlecht informiert und Arbeiterkinder, denk mal. Ich glaube... ich weiß ja, dass es Fanny van Dan ist, deswegen würde ich, glaube ich, schon gerne das Böse und das Gute hören. Ah, und was würdest du denken, was wäre jetzt mein interessantester Titel, den ich als ersten anklicken würde? Trauriges Arschloch? Nee. Ist völlig klar. Sie sagte nein. Nee, auch nicht. Auch nicht? Nee. Guck mal, so wenig kennst du mich. Arbeiterkinderdenkmal natürlich. Ja, so wenig kennst du mich. Ja, das hatte ich ja jetzt gerade schon gesagt. Deswegen dachte ich, das ist was anderes. Wieso? Weil darf ich nicht mehr nehmen, was du dir, wofür du dich entschieden jeder hast? Jeder darf nur was nehmen, was der andere noch nicht gesagt hat. So, wollen wir eh einen Rinn hören mit den Nein, dann hören wir erst das Böse und das Gute und dann. Sag mal die Nummer an. 10. Ach so, dann. Da muss ich ja die CD einlegen. Die hältst du in den Händen. Das ist allerdings wahr, ja. In den Schacht versenken. Und dann kannst du ja das Arbeiterkinderdenkmal. Das finde ich auch einen schönen Titel. So, junge Menschen, jetzt könnt ihr ja mal ein bisschen zuhören. Könnt ihr und dann eine hören wir Musik hinterher, hören? Welcher uns mehr beigebracht hat. Ja? Ja. Das würdet ihr entscheiden? Ja. Das Böse und das Gute als erstes, ja? Dann kommt jetzt das Böse kannst und das Gute. Kannst auch dein als erstes, also ich bin da nicht. Nein, so. Ist okay, das ist 1,51. Kick mal, hier sind gleich immer, kicken jetzt mal sehen. Hallo, Hörer? Hallo? Ja, hallo. Hier ist der Matthias. Matthias? Und neben mir sitzt der Dirk. Ja, gibt's da jetzt einen Grund, dass du jetzt hier anrufst und uns quasi ins Wort fällst? Nein, tut uns leid. Wir wollten einfach nur mal vorbeihören und. Aber da hindert euch doch keiner dran. Ihr müsst doch jetzt aber nicht zum Telefonhörer greifen und jetzt hier in so eine schöne Gesprächrin platzen. Ich habe mich doch gerade wundervoll mit Johnny unterhalten, oder? Ja, tut mir leid, sonst ignorierst du die Knöpfe ja auch öfter. Ja, na, das werde ich jetzt aber auch in ganz verschärfter Form wieder tun. Und, ja, klar, tut uns ja leid. Wir wollten ja nur eventuell an eurem schönen Gespräch hier teilhaben. Ne, teilhaben heißt schön da sitzen, die Hände auf dem Tisch und zuhören. Ja. Und dann hört man vielleicht an und an, ab und an das Kratzen des Bleistifts auf dem Papier, weil man sich natürlich wichtige Notizen macht, wenn sich zwei so prima Moderatoren unterhalten über Gott und die Welt. Ahaha, naja, mit dem Schreiben war wieder ein bisschen viel, ist klar. Bleibt sitzen, tapet das, schneidet das einfach mit, kann man sie fünfmal anhören. Okay? Okay, bis dann. Ja, tschüss. So, und jetzt hört lieber schön zu. Ach, morgen in der Schule. Ey, war gestern mal, guck mal, das Jute und das Böse. Oh, nicht. Das Böse kämpft gegen das Gute. Siehst du? Das Gute ruft, ich blute. Das Böse sagt, ich auch. Das Gute fragt am Bauch, da stößt das Böse zu, denn es gibt keine Ruhe. Das Böse kennt die fiesesten Tricks, das Böse sieht schon so aus. Das Böse ist schwarz wie die Katze, das Gute ist grau wie die Maus. Das Gute ist überall erlaubt, das Böse ist streng verboten. Das Gute ist gut, das Böse hat die höchsten Einschaltquoten. Das Böse kämpft gegen das Gute ruft, ich blute. Das Böse sagt, ich auch, das Gute fragt am Bauch. Da stößt das Böse zu, denn es gibt keine Ruhe. Das Böse ist sexy und interessant, es verkörpert alles Schlechte. Das Gute singt die schönsten Lieder, das Böse besitzt die Rechte. Das Gute sagt, nichts überstürzen, wir überlegen noch. Das Gute ist ein Suppenhuhn, das Böse ist der Koch. Das Böse kämpft gegen das Gute. Das Gute sehnt sich nach Frieden und es gibt tatsächlich Leute, die glauben, es steht unentschieden. Na, ist aber nicht schlecht, wa? Jetzt haben wir gleich noch eine Gesprächspartnerin als besonderen Gast. Ja, wobei, ich muss schon sagen, dass das mal, hat man aber schon bessere Sachen gehört. Kerstin begrüßen? Refrain finde ich nicht so toll, die Strophen sind gut. Aber den Refrain mit Gute und Blute und... Och, das Gute ruft dich Blute, finde ich schon prima. Auch und Bauch ist... Oh, nee. Kerstin, hast du zugehört? Ja. Wir haben jetzt nämlich hier eine Studiogästin. Ja, ich muss aber Johnny zustimmen. Also der Refrain ist ziemlich... So, dann lese ich heute die Nachrichten alleine. Dann lese ich mach, die selber. Mach doch. Tust du mir einen Riesenfallen. Dann spiele ich hier heute sämtliche Rollen in diesem Theaterstück. Ich werde Anrufer sein, ich werde toller Moderator sein, ich werde Nachrichten lesen, ich werde Johnny sein. Kannst du ja machen. Mach mal ab jetzt. Du Kundner. Super. Nicht nur eine dicke Nase, sondern... Mach mal, Lust, na. Wie werden wir jetzt weitergehen, wenn du jetzt da nicht 3 Punkte gelassen hättest? Ja. Soll ich sagen? Ja. Eine dicke Nase reicht nicht, um mich nachzumachen. Also. So, und brauchen wir da noch? Noch ein bisschen. Das war aber von der Betonung her, war der Satz etwas anders. Da muss man Ficken sagen können, um die Stimme zu verstellen. Mann. Ja. Kerstin, sind denn heute in den Nachrichten so Worte drin, die man ja schwer aussprechen kann? Petrov Stalin? Ach, Mensch. Lass dich überraschen. Mobutu kann man sagen, wa? Kabila kriegt man auch die Reihe. Mhm. Ja. Kondimarkt. Lahak kriegt man auch hin. Lahak, Kondimarkt. Aber mit, eine mit Cyanid präparierte Senftube. Oh, da würde ich schon überfallen. Das wird jetzt ein Spaß, wenn du die Nachrichten liest. Ja, denke ich mir. Ich freue mich schon drauf. Besonders ja? Bei jetzt mit Cyanid präparierter Senftube musst du bestimmt lachen. Na lachen. Guck mich das bitte nicht an dabei. Ich guck dich nicht an dabei. Also da können wir schon mal... Was ist ein Cyanid? Na, ist so ein bisschen so ein Zyankali-Abkömmling oder irgendwas. Das ist sicher ein richtig heavy Gift. Auf die Erklärung wäre jetzt auch noch ein heavy Gift. Na, was erwartest du? Danke. Naja, wenn du hier Nachrichten lesen willst, musst du auch wissen, was du liest. Na, Cyanid ist... Ist ein heavy Gift. Es ist ja echt Bravo-like. In Papua-Neuguinea bei den Ndurus, da wird es quasi so als Kosmetik irgendwie eingestrichen. Und dann, wenn jetzt, sagen wir mal, Forscher kommen, dann sagen die Ndurus zum Forscher, du kannst mich beim Arsch lecken. Und wenn der in einem Bomb ist, er tot. Weil der eben ein Heavy Gift ist, ja? Ein Heavy Gift. Ja? Super. 1, 2, 3. In der 4. Meldung taucht die mit Cyanid präparierte Senftube auf. Eine gewaltige Herausforderung für meine Kollegin Kerstin Topp. Ach, ich muss ja die Zeit sagen. 22 Uhr und gleich 32. Kurzinfo. Ausnahmezustand. Zaires Präsident Mobutu hat den Ausnahmezustand über das Land verhängt. Dies meldete das staatliche Fernsehen am Abend. Die Rebellen unter Kabila hatten zuvor die Beteiligung an einer Übergangsregierung mit Gefolgsleuten Mobutus erneut abgelehnt und weiter den Rücktritt des Staatschefs gefordert. Straßenschlachten. Einen Tag nach den ergebnislosen Nahostgesprächen in Washington kam es heute in Hebron zu schweren Unruhen. In deren Verlauf wurden 3 Palästinenser erschossen. Mehrere hundert palästinensische Demonstranten warfen Steine und Brandsätze auf israelische Soldaten. Diese setzten Tränengas, Gummigeschosse und scharfe Munition ein. Protest. Umweltschützer haben heute bei der Wiederaufbereitungsanlage La Hague auf die Gefahr radioaktiver Verseuchung aufmerksam gemacht. Nach eigenen Angaben stellten sie an einem Abwasserrohr eine 3000-mal höhere Belastung fest, als natürlich ist. Gefährlich. Im Fall der Erpressung des Lebensmittelherstellers Tommy wurde ein zweites vergiftetes Produkt gefunden. Nach Polizeiangaben befand sich der nicht näher bezeichnete Artikel in einem Condi-Markt in Regensburg. Zuvor war in einem Plusmarkt in Saarbrücken eine mit Cyanid präparierte Senftube sichergestellt worden. Die Täter wollen offenbar mehrere Millionen Mark erpressen. Progress M34. Das russische Frachtraumschiff hat am Abend an die Raumstation Mir angedockt. Der Transporter bringt dringend benötigte Ersatzteile für die defekte Sauerstoffanlage. An Bord sind 2 russische und ein amerikanischer Astronaut. Wetter. Nachts bewölkt, kaum Niederschlag, um 0 Grad, morgen im Osten Schauer bis 13 Grad. Einen Fritz. Ach, haben wir Verkehr auch noch? Jawohl. Oh. Verkehr. Brandenburg, A10, östlicher Berliner Ring. Die Anschlussstelle Hohenschönhausen ist bis zum 2. Mai gesperrt. Kremmen, die Landstraße 19 zwischen Kremmen und Sommerfeld ist gesperrt. Die Umleitung erfolgt über die U3 und die U4 und ist ausgeschildert. Und Stadtverkehr Berlin-Neukölln, die Buschkrugallee ist zwischen Bürgerstraße und Grenzallee in beiden Richtungen auf je eine Spur eingeengt. Bin hochgradig professionell lesen mit Fritz Kurzinfo mit Kerstin. Ne? Top. Beim Verkehr bist du aber doch ein bisschen ins Schleudern gekommen. Ja, da ging mir die Senftube noch so durch den Kopf. Und vielen Dank. The Crazy World of Fritz präsentiert. Es wäre nicht so, wie es ist. Es wäre damals nicht gewesen, wie es war. Eine deutsche Rapperin mit Vergangenheit. Cora E. Ich wurde zum Schlüsselkind. Das sind die Kinder, wo die Eltern nicht zu Hause sind. Die Mutter nicht am Fenster steht und singt, denn sie ging zum Dienst Tag für Tag. Es war bestimmt nicht leicht für sie, uns zu erklären, dass sie uns trotzdem macht. Cora E. Live in Frankfurt. Samstag, 19. April in der Kulturfabrik Ziegelstraße. Kartenvorverkauf bei Meyers Zeitgeist, Yuppies Sportwelt und der Touristeninformation. Gerappt, gescratcht und gebrechtanzt von Fritz. Mann, tut mir leid, dass das jetzt mehr heute in den Sprechfunk ist. Johnny packt hier schon ein. Nee, ich will jetzt noch das Stück hören. Du willst jetzt hören? Ja gut, dann hören wir jetzt erstmal Fanny van Dan, Arbeiter, Kinder, Denkmal. Suchst du noch was? Kann ich irgendwie helfen? Wir können ja nebenbei ein bisschen, wir machen es uns gemütlich, hören ein bisschen Musik und machen Kerzchen an. Ja, naja, gut, ja. Es war nicht vorbei, doch es ging nicht mehr weiter. Sie war Mediziner, BWL-Student. Sie standen sich noch einmal gegenüber. Wie man es aus Liebesfilmen kennt, wir brauchen Zeit, sagte sie leise. Wir brauchen noch mehr, sagte er. Sie gaben sich zum Abschied die Hände und ihre Herzen waren wirklich schwer. Sie wollten sich in 10 Jahren wiedersehen, um zu sehen, ob sie sich noch lieben. Und sie sagten also dann, wir treffen uns am Arbeiterkinderdenkmal um 7. Die Jahre vergingen, sie wurde Kinderärztin, er wurde sogar Staatssekretär. Ihr erster Mann hieß Knut, ihr zweiter Gerd und seine schöne Frau hieß Claire. Er segelte mit Leidenschaft. Sie hatte heftige Affären. Sie trennte sich von ihrem dritten Ehemann und es gab nichts zu erklären. Sie wollten sich in 10 Jahren wiedersehen, um zu sehen, ob sie sich noch lieben. Und sie sagten also dann, wir treffen uns am Arbeiterkinderdenkmal um sieben. Sie zog mit ihren Söhnen in eine andere Stadt und sie gingen in den Basketballverein. Ihm ging's gut, er war zufrieden, doch er wollte kein Berliner sein. Er schrieb einen Science-Fiction-Roman, denn er hatte viel Fantasie. Seine Frau lernte einen anderen kennen bei der Atemtherapie. Und plötzlich waren die Jahre vorbei und es war ja dabei geblieben. Sie trafen sich wie abgemacht um sieben. Sie sahen sich an und küssten sich und es war wie im Märchen. Vor dem Arbeiterkinderdenkmal stand ein Arbeiterkinderpärchen. Sie wollten sich in 10 Jahren wiedersehen, um zu sehen, ob sie sich noch lieben. Und sie sagten also dann, wir treffen uns am Arbeiterkinderdenkmal um 7. Also, eigentlich, naja, insgesamt schon, ich finde, was ich ein bisschen schade finde, also, ich fand die alten Sachen schon, bis jetzt nach den 2 Songs, die ich gehört habe, fand ich schon stärker. Und zwar, weil sie irgendwie mehr aus seinen, kann natürlich auch eine persönliche Erfahrung sein, aber da ist mir so ein bisschen zu viel Klischee drin, so mit Student und er beide dann erfolgreich und mehrere Ehen und bla und so. Also, finde ich ein bisschen weit hergeholt. Aber eine Zeile macht es natürlich alles wieder gut, ne? Also, zum Schluss die Zeile, Sie trafen sich um 7, es war wie im Märchen am Arbeiterkinderdenkmal traf sich ein Arbeiterkinderpärchen. Das ist natürlich großartig, absolut fantastisch. Ich finde, dass ja manchmal im Grunde ein Schlagersänger ist, also quasi Schlager für Undove macht oder Schlager für gute Menschen. Ja, also das so fand ich auch immer daneben. Also das fand ich auch immer sehr schön, aber ich fand es immer noch schöner, wenn, ich meine, da ist natürlich die Frage, wie viel eigene Erfahrung kann man einbringen in so eine Song, sondern das dritte Album, ne? Erfahrung. Ich glaube, der hat einfach irgendwie so eine Weltsicht, die so da irgendwie ein bisschen von der Seite ist, so. Die Weltsicht ist ja auch genau das, also, was es ausmacht. Punkt, also das ist ja auch schön. Aber da finde ich, also, weiß ich nicht, so, dass sie, beide werden dann erfolgreich und so. Das ist so ein bisschen, also die Werdegänge von den beiden hätten ja schon anders verlaufen können. Ja, man muss schon sagen, klar, ist die dritte CD. Aber schöne Geschichte natürlich. Aber, also auch schon erstaunlich, war in 2 Jahren irgendwie 60 Songs so zu schreiben oder 70. Erstaunlich. Ich habe ja mal überlegt, ob Fanny Van Dunn vielleicht mal Rockmusik machen sollte. Könntest du dir vorstellen, ein paar Songs, dass sie richtig mit Alarmi macht? Mit Lassie Singers. Also ansatzweise, ich meine, der hat vorstellen, so 3-4 Songs geschrieben für Lassie Singers. Oder? Ja, aber ich glaube, da hat er keine Lust zu. Also weiß ich nicht, ich kenne den ja nicht persönlich, du kennst den ja. Da habe ich mal mit ihm drüber gesprochen und er meinte, das würde für ihn nur funktionieren, wenn es quasi so Kumpels wären, die er seit 20 Jahren kennt, und aber das ist es eben nicht. Und sich und jetzt die sind wahrscheinlich ein paar Wasserträger holen, einer am Schlagzeug, einer am Bass, einer an der Gitarre, ist ihm irgendwie zu. Nee, aber es klingt oft so, als ob seine Kumpels jetzt halt Ärzte sind und segeln. Weißt du? Also, das kann auch schon sein. Aber andererseits kommt er aus einem kleinen Dorf, glaube ich. Von daher haben die das bestimmt nicht so weit geschafft. Gerade deshalb. Na, die haben alle noch Gummistiefel an. Nee, Van Dunn ist der Einzige, der in die große Stadt geschafft hat. Da wäre ich vorsichtig. Und ist aber immer noch ein bisschen beunruhigt. Und finde Segeln eher komisch. Ja. Na, der hat ja zum Beispiel eine Eutermütze getragen. Wusstest du das? Hab ich dir schon mal erzählt? Nee. Eine Eutermütze, weißt du, was eine Eutermütze ist? Das ist irgendwie so, also im Grunde wie Hale, Bob und Ufo ist so ein Dorfglaube, dass wenn Kinder jetzt ein bisschen ein bisschen langsam im Kopf sind oder ein bisschen krank sind oder sowas, dass so eine Eutermütze hilft. Da kriegen die irgendwie so noch halbfrische, abgeschnittene Kuhäuter über den Kopf und dann trocknet das irgendwie so da drauf und das steigert dann die Kopftemperatur. Das wärmt dann irgendwie so enorm, muss extrem affig und idiotisch aussehen. Wo ist das in Bayern? Aber soll irgendwo in Nordrhein-Westfalen, glaube ich. Ja. Gottes Willen. So als Kind. Wie alt ist denn der? Naja, inzwischen hat er die abgesetzt. Das ist schon klar, ich meine, aber sonst wie lange ist das her? Sonst könnte er nicht... Also was machen die heute noch? Ende 30 oder so, würde ich mal denken. Naja, das war ja dann sicher vor 30 Jahren. Ach, dann lass uns doch aber noch mal... Dann lass uns doch jetzt mal irgendwie... Zeig mal nochmal die CD, bitte. Ja, hier ist die CD.

Mann, auf immer sind sie zu Ende. Denkste, da geht's noch weiter. Aber haben Sie jetzt schon Pech gehabt? Bitte, jetzt ist eigentlich auch die Zeit, das wird jetzt dann eben runtergezogen. Faust, am Donnerstag an der Volksbühne. Hallo? Wer bist denn du da? Hallo? Hey? So, was ist denn hier los? Hallo? Hallo? Ja, wer bist denn du? Ja, ich bin der Volker aus Ummendorf. Ich möchte mitmachen bei Jürgen Kuttner. Ach Gott. Ja, jetzt, ich suche jemand anders, mit dem ich mich... Hallo, wer bist denn du da? Hier ist Marek. Marek. Köpenick. So, Marek, sag mal, bist du eher politisch interessiert auch? Würdest du dich... Ja? Ja? Und Nachrichten? Würdest du jetzt mal gerne Nachrichten hören? Ist ja die Zeit im Grunde? Oh, ich glaube nicht. Das ist ja total... Zack, ja, dann musst du umschalten. Irgendwo anders ist sicher Musik im Radio zu hören. Tag, wer bist denn du da? Ja, hallo, Kuttner. Hier ist mal wieder Adrian. Adrian, bist du eher politisch interessiert? Ja. Würdest du jetzt bitte Nachrichten hören wollen? Ja, warum nicht? Ja? Wie viele Meldungen ungefähr würdest du jetzt, sagen wir mal, brauchen? Sechs. Ja. Naja, ganz so viel ist es nicht. Sind, sagen wir mal, vier, also jetzt fünf richtig so richtige Meldungen und dann kommt aber noch Sport und Wetter und Verkehr dazu. Das ist ja interessant mal, oder? Naja, kommt dann vielleicht insgesamt auf 5,5. Ja, super. Danke ich dir erstmal jetzt für diese Bestätigung und dass du ganz deutlich den Hörerwunsch nach Nachrichten artikuliert hast an der Stelle. Vielen Dank. Kannst du in der Leitung bleiben? Wir können ja nachher noch weiterreden. Ja. Ist jetzt inzwischen 23 Uhr und 32. Kerstin Topp ist hier im Studio und wirst jetzt wahrscheinlich voll bereit, schicke Nachrichten vorzulesen. Info. Ausnahmezustand. Zaires Präsident Mobutu hat den Ausnahmezustand über das Land verhängt. Dies meldete das staatliche Fernsehen am Abend. Die Rebellen unter Kabila hatten zuvor die Beteiligung an einer Übergangsregierung mit Gefolgsleuten Mobutus erneut abgelehnt und weiter den Rücktritt des Staatschefs gefordert. Straßenschlachten. Einen Tag nach den ergebnislosen Nahostgesprächen in Washington kam es heute in Hebron zu schweren Unruhen. In deren Verlauf wurden 3 Palästinenser erschossen. Mehrere hundert palästinensische Demonstranten warfen Steine und Brandsetzer auf israelische Soldaten. Diese setzten Tränengas, Gummigeschosse und scharfe Munition ein. Protest. Umweltschützer haben heute bei der Wiederaufbereitungsanlage La Hague auf die Gefahr radioaktiver Verseuchung aufmerksam gemacht. Nach eigenen Angaben stellten sie an einem Abwasserrohr eine 3000-mal höhere Belastung fest, als natürlich ist. Gefährlich. Im Fall der Erpressung des Lebensmittelherstellers Tommy wurde ein zweites vergiftetes Produkt gefunden. Nach Polizeiangaben befand sich der nicht näher bezeichnete Artikel in einem Condi-Markt in Regensburg. Zuvor war in einem Plusmarkt in Saarbrücken eine mit Cyanid präparierte Senftube sichergestellt worden. Die Täter wollen offenbar mehrere Millionen Mark erpressen. Progress M34. Das russische Frachtraumschiff hat am Abend an die Raumstation Mir angedockt. Der Transporter bringt dringend benötigte Ersatzteile für die defekte Sauerstoffanlage. An Bord sind 2 russische und ein amerikanischer Astronaut. Sport. Das Halbfinal-Hinspiel im UEFA Cup zwischen Inter Mailand und AS Monaco endete 3:1. Wetter. Nachts bewölkt, kaum Niederschlag, um 0 Grad, morgen im Osten Schauer bis 13 Grad. Verkehr. Brandenburg, A10 östlicher Berliner Ring, die Anschlussstelle Hohenschönhausen ist bis zum 2. Mai gesperrt. Kremmen, die Landstraße 19 zwischen Kremmen und Sommerfeld ist gesperrt. Die Umleitung über U3 und U4 ist ausgeschildert. Und Stadtverkehr Berlin-Neukölln, die Buschkrugallee zwischen Bürgerstraße und Grenzallee in beiden Richtungen auf je eine Spur eingeengt. Das war ein Fritz Kurzinfo mit Kerstin Topp. Danke, Kerstin! Bitte! Oh, wow, Dröner, ne? Also, wo wir auf der Bühne rumstehen und und den Arsch wackeln. Fritz ist ein Radio. Präsentiert Dröhnung Live. Das Fritz Frühstücksradio auf Tournee. Alter, wir machen Quiz. Ja. Orte, wo Frühstücksradio auftritt. Buckenstedt. Falsch. Kleinwümmede. Falsch. 8. Juni Halle am Fernsehturm in Schwerin. Richtig. 10. Juni Messehalle in Frankfurt. Berlin. Ja. 13. Juni Steintor Varieté in Halle. Ja. 14. Juni Stahlhalle in Brandenburg. Hallo, ich heiße Uschi und wenn das Frühstücksradio kommt, dann schmeiße ich meine Dinger ins Publikum. Dröhnung live. Präsentiert von Fritz. Unser Fritz. Ach, der Sender. Ja, genau der. Manamana. Das ist so ein Song, da erkennt man den Zauber und die Macht der Musik. Man wird sofort gleich ein bisschen infantil. Hallo. Hallo. Adrian? Ja. Da bist du ja noch immer noch. Ja. Adrian, du hast sicher eine wichtige Empfehlung. Das Thema sind jetzt, ach Mensch, halt, ich muss ja erstmal überhaupt völlig durcheinander. Zack, zack, das war jetzt Musik. Jetzt tun wir mal so, als ob überhaupt noch nichts gesagt würde. Und jetzt wird natürlich für den Hörer erklärt, in was für eine Sendung er hier überhaupt ist. Yes, that is the sound created by... Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. So, das ist jetzt erstmal klar. Adrian, was muss jetzt noch als wichtiger Hinweis kommen? Ja, und zwar, Kuttner, du hast Post von mir bekommen. Quatsch, überhaupt, jetzt, das ist doch kein Hinweis, der jetzt kommen muss. Welcher Hinweis muss denn jetzt kommen, ja, wenn man jetzt so, sagen wir mal, so eine Dramaturgie und so einen Ablauf so einer Sendung versucht logisch zu ordnen? Dann wahrscheinlich auch das Thema. Ja, das Thema, und das lautet? Empfehlungen. Empfehlungen, die man anderen Leuten geben muss. Zum Beispiel, dass man unbedingt Platonow lesen sollte. Ah ja. Ah ja. Mann, oh Mann. Und dann, was kommt dann? Dann käme die Empfehlung, die ich dir gemacht habe. Nee. Dann kommt erstmal noch was anderes. Dann kommt nämlich der Hinweis auf die Telefonnummer. Ach so. Dass junge Menschen wissen, wo sie überhaupt anrufen sollen, wenn sie sich an dieser hochspannenden und, sagen wir mal, auch inhaltlich ausgesprochen intensiven, aber auch von den formalen Strukturen her sehr elaborierten Sendung beteiligen wollen. Und das machen wir jetzt mal. An alle Arbeiter, Angestellte, Beamte und Rentner. Wenn Sie jetzt diese Telefonnummer wählen, können Sie sich endlich alle Ihre Träume erfüllen. Rufen Sie jetzt an. Und diese Telefonnummer lautet 721 39 32 für den halbautomatische Anruf, für den halbautomatischen Anrufbeantworter, sage ich immer, das war aber falsch. Für den halbautomatischen Anrufaufzeichner. Für den halbautomatischen Anrufaufzeichner lautet die Telefonnummer 721 39 32 in Potsdam. Und die Telefonnummer hier, meine, ist 74 81 110. Adrian, so, jetzt wollen wir nicht darüber reden, dass du mir irgendeinen Brief geschrieben hast. Weil das ist natürlich völlig sinnlos, wenn du mir Briefe schreibst, um mir das dann im Radio zu erzählen. Dann hättest du den Brief nicht schreiben sollen. Ja, ich verstehst du das? Brief, insofern müssen wir jetzt gleich zack, voll davon ablenken und überhaupt ja nicht darüber sprechen. Weil das sowieso wahrscheinlich auf eine dieser nöligen jungen Menschenklagen hinauslaufen will. Ja, gut, na, ich habe dir einen Brief geschrieben und du weißt, wie schwer mir das Schreiben fällt. Und die Marke hat immerhin eine Mark gekostet und die haben zwar meine Eltern bezahlt, aber trotzdem Geld ist immerhin eine Mark, die jetzt in der Haushaltskasse fehlt und du hast nicht beantwortet. Darauf sollte doch hinauslaufen, oder? Nein. Na doch, Adrian, das merke ich doch. Ich wollte dich nur fragen, hast du das Buch Kalle gelesen? Was habe ich gelesen? Das Buch Kalle. Habe ich noch nicht gelesen. Ja, ich weiß schon. Nee, du willst jetzt hier wieder bloß so Hale-Bob-mäßig Eigenwerbung machen. Nein. Für wahrscheinlich Nike-Turnschuhe. Adrian, ich muss dir jetzt an der Stelle ganz klar, unmissverständlich und sehr, sehr, sehr deutlich, aber in klaren Worten, wie sie andererseits auch möglicherweise nur unter Brüdern üblich sind, sagen, dass der Verlauf des Gesprächs bisher mich ausgesprochen unzufrieden zurücklässt. Ausgesprochen unzufrieden. Also richtig voll, richtig grrr. Kannst du dir vorstellen? Ja, also wenn jetzt, sagen wir mal, eine Geräuscheplatte da wäre, auf der deutliche Zähneknirschen zu hören ist, dann würde, hätte ich die jetzt schon längst eingelegt und abgespielt. So eine Platten, also eine Geräusche, schicken Geräuscheplatten sind aber überhaupt jetzt im Sender leider nicht vorhanden. Ah, ja. So, dass ich das jetzt alle gewissermaßen verbal darstellen muss. Verstehst du, die gibt ja, sagen wir mal, so Körpersituationen, Körpererfahrungen, Haltungen, Lebenszusammenballungen, die sich sehr schwer in Worten darstellen lassen. Verstehst du, also, dass sie jetzt wirklich rüberkommen und einen anderen Menschen erreichen und ungefähr dit in dem evozieren, was bei einem selber passiert ist. Ich will als Stichwort an dieser Stelle, das ist, glaube ich, wirklich ein hochinteressantes ästhetisches Phänomen, einfach bloß mal sagen, dass zum Beispiel Zahnschmerzen, versucht man ein Gedicht auf Zahnschmerzen zu machen. Ein Gedicht? Ja, also in den Gedicht, also man kann ja, sagen wir mal, ein Liebesgedicht machen. Ja, und kann sagen, ich weiß nicht, warum ich so traurig bin, trarit irgendwie so, verstehst du? Ja? Oder warte nur Beile, schweigest auch du und so. Und dann entsteht so eine Stimmung, die man irgendwie nachempfinden kann. Ja? Ich ging im Walde so für mich hin, nicht zu suchen, so, ja? Und das lässt man klingen und bom, bom, bom, bom. Hört das? Toll. Und jetzt versuch aber mal ein Gedicht dir vorzustellen, zu schreiben oder nur ein Gedicht vorstellen, das du liest, das über Zahnschmerzen, und dann kriegst du Zahnschmerzen. Ist unmöglich. Das ist eine der ästhetischen Herausforderungen, die kaum bewältigt, also weder von Aristoteles bis, sagen wir mal jetzt, Heiner Müller nicht bewältigt wurde. Aber verliebst die nicht zu bewältigen ist. Wie bitte? Verliebst du dich denn, wenn du Liebesgedichte liest? Nee, aber man kann, sagen wir mal, der Herzschlag kann sich schon beschleunigen und man kann in sich selber die Erinnerung freisetzen an eine Situation, in der man verliebt war, wenn es ein tolles, großartiges Gedicht ist. Oder kann so eine bestimmte leise Wehmut irgendwie nachempfinden oder so eine Geschichten. Oder jetzt, sagen wir mal, auch so Natursituationen. Ja, so, also wild duftender so Rasen und Sonne irgendwie oder sowas. Oder die Lindenblätter schon staubbedeckt, so ein graues Grün und so eine Geschichten. Also, das kennt man und kann man irgendwie nachvollziehen. Und Zahnschmerzen kennt jeder. Zahnschmerzen kennt jeder. Aber selbst die unmittelbare Erinnerung von dir selbst an deine Zahnschmerzen, die du hast, ist im Grunde eigentlich unmöglich. Und jetzt aber das aus dem Gedicht heraus selber nochmal nachzuerleben, völlig unmöglich. Verstehst du? Also wenn du jetzt zum Beispiel Dichter werden wolltest oder Schriftsteller, ich glaube, man könnte wahrscheinlich einen Nobelpreis für Literatur damit bekommen, wenn man jetzt wirklich einfach ein Gedicht schreiben würde, in dem Zahnschmerzen tatsächlich wenigstens so ästhetisch nacherlebbar würden. Hast du dir darüber schon mal Gedanken gemacht? Nein. Adrian, ich habe wirklich ein bisschen den Eindruck, du bist extrem mit dir selbst beschäftigt so, und jetzt mit deinem engeren Umfeld. Also sagen wir mal, alles, was jetzt so 30 Zentimeter um deine Körpermitte herum so gruppiert ist. Danke. Aber dann hört das auch auf. Stimmt's? Nee, ich würde Zahnschmerzen doch noch als nicht... Nee, nicht Zahnschmerzen, sondern diese Fragestellung einfach. Die ist dir, glaube ich, sehr fern. Adrian. Das ist, aber ich meine, vielleicht rede ich da jetzt auch einfach in die falsche Richtung. Ich glaube, dass, um das jetzt zu verstehen, muss man wahrscheinlich selber schon so eine leidvolle Erfahrung erstmal durchgemacht haben, eine Zähne verloren und andere neu ersetzt bekommen haben und dann aber eben auch so Sachen, die insgesamt einen Reifungsprozess gewissermaßen als Resultat hätten. Ja, und wenn du dich jetzt mal betrachtest, Adrian, wie alt bist denn du? Ich bin 16. Du bist 16. Und da ist doch jetzt ganz viel von dem, was du bist, was du denkst und so was, ist wahrscheinlich noch in der Verantwortung deiner Eltern, liegt in den Händen deiner Eltern. Ja, jetzt, also du hast jetzt wahrscheinlich vor dir, wenn du jetzt mal so runterblickst, einen sicher eher Schmächtchen, über weite Teile hin noch unbehaarten jungen Körper, so zum Beispiel, ja, an dem jetzt, sagen wir mal, das Leben kaum Spuren hinterlassen hätte. So dass man sagen könnte, mein Körper ist eine Landkarte und in der könnte ich mich jetzt orientieren über einen Zeitraum von so und so vielen Jahren hin. Und hätte da immer gewissermaßen Wegmarken, Kreuzungen, Weichenstellungen und so. Oder? Ja. Adrian, also ab und an klar aufgeschlagene Knie und eine Narbe am Ellbogen. Ja. Ja, aber dann, das sind jetzt irgendwie, sagen wir, das Leben gewissermaßen wirklich, dass du dich, sagen wir mal, begreifst als so ein Block Carrara-Marmor und das Leben jetzt, Michelangelo steht da und hämmert dran rum. Ja, und von Tag zu Tag, von Jahr zu Jahr entsteht immer klarer irgendwie eine Figur vor Augen. Aha. Da bist du noch der relativ rohe, unbehauene Marmorblock wahrscheinlich. Hast du schon mal versucht, dich so zu sehen? Nicht ganz so bildlich, ja? Vielleicht. Und das Interessante ist ja, dass der Bildhauer jetzt nicht nur das Leben ist und draußen ist, sondern dass du selber ja auch der Bildhauer deines eigenen Körpers bist. Ja. Ja. Adrian. Das war, ich glaube, also ich habe jetzt irgendwie eine Menge mit, ich glaube, dass es auch ein bisschen überfrachtet ist quasi, dass ich dir jetzt eigentlich viel zu viel gesagt habe für jemand, der 16 Jahre ist, oder? Fühlt sich auch jetzt ein bisschen, sagen wir mal, geistig überfordert? Oh, ich bin der Meinung, ich werde damit klarkommen. Ja? Nee, denkst du, dass du jetzt aus dem Gesprächwald mitnehmen könntest? Ja, ich werde es probieren. Ja? Was würdest du denn, sagen wir mal, als das Wichtigste ansehen, was du jetzt in meinem kurzen Vortrag, der nicht länger als 10 Minuten gedauert haben dürfte, gelernt hast? Je älter ich werde, desto mehr Form nehme ich an. Naja, das ist doch schon erstmal ein Satz. Adrian, ich glaube, das wäre jetzt durchaus angemessen, wenn du jetzt Danke sagen würdest. Oh, na gut, danke. Wäre doch nicht nötig gewesen, Adrian. Tschüss. So, hallo, wer bist denn du da? Hallo? Mann, wie ich das hasse hier, sinnlose Tasten drücken. Tag. Tag, hier ist Sebastian. Tag, Sebastian. Schönen guten Abend. Schönen guten Abend. Ja. Hast du denn jetzt eine besonders ausgebuffte Empfehlung, die man anderen jungen Menschen geben könnte? Na, was heißt ausgebufft? Nee, ich habe gerade gelesen und jetzt hast du mich ja, jetzt habe ich dich erreicht oder andersrum. Ja, aber das Thema sind ja Empfehlungen. Ja, und das kann ich ja gleich empfehlen, was ich gelesen habe. Aber das dürfte jetzt nicht so Allerweltslektüre sein. Nö, ist es nicht. Also ich meine, das ist schon klar, Douglas Adams ist ein tolles Buch, aber das würde ich jetzt nicht unbedingt als empfohlen haben wollen. Weil nee, das ist halt quasi selbstverständlich. In die Richtung. Ach, was denn? Ray Bradbury. Kennst du den Namen Nes Wadba? Nee, kenne ich. Ja, doch, ist ein Tscheche, der schreibt so lustige Sachen, wa? Ziemlich abgefahren, ja. Ja? Ja, ja, ist utopische Literatur, die aber irgendwie ein bisschen mehr ist als utopische Literatur. Ach, wunderbar, dann das kannst du mal anpreisen. Nes Wadba klingt einfach auch schon so, dass man das irgendwie klar ist, dass es eigentlich keiner kennt. Genau, das dachte ich auch. Und deswegen wollte ich es empfehlen. Ja, dann versuch das mal ein bisschen darzustellen. Was liest denn du da jetzt gerade? Moment, jetzt lese ich gerade was über ein künstliches, über ein Gehirn. Einen Roman oder Erzählung? Erzählung. Ja. Also es sind Erzählungen, die aus irgendwelchen Sammlungen von 1960 rum so raussortiert wurden. Ja. Und das ist total herrlich, wie die sich damals so ein bisschen die Zukunft vorgestellt haben. Und ist das jetzt einfach irgendwie die Naivität, über die man lachen muss und sagt, dass die, ist das komisch, weil die in 60er Jahren ein bisschen bescheuert waren? Oder ist es so, dass es doch aus deiner Sicht wirklich interessante Buch oder interessante Literatur ist, dass man sagen könnte, Nes Wadba ist ein großer Künstler? Also, das gibt verschiedene Sachen. Nes Wadba gehört eher zu den Künstlern, die also wirklich auch Sachen vorausgesehen haben, die so eintreffen oder die einfach auch wo was dahinter steckt. Und dann gibt es natürlich noch die andere Sparte. Die ist nur lustig, aber Nes Wadba ist auch wirklich interessant, wie vielleicht wie Lem oder so. Ja, ach, das ist jetzt so eine Anthologie, die du hast, in der verschiedene Erzähler drin sind. Ja, ich habe das auf dem Flohmarkt zufällig gekriegt. Nee, ist nur Nes Wadba, aber aus verschiedenen Büchern von ihm. Ah ja. Aber es ist nur so ein kleines Büchlein hier eigentlich. Da sind vielleicht, 8 oder 10 Erzählungen von ihm drin. Aber was hat dich denn jetzt auf dem Flohmarkt dazu gebracht, dir dieses Buch zu kaufen? Weil es so toll aussah, weil du den Namen so toll fandest, oder hast du vorher schon mal was davon gehört? Nee, da stand drauf, wie Kapitän Nemo starb. Und da konnte ich nun gar nichts mit anfangen. Und dann habe ich mal ein bisschen drin rumgeblättert und dann habe ich es mitgenommen. Also der Titel und dann geblättert. Mhm. Und kannst du dich noch an so einen ersten Satz erinnern? Also wenn du jetzt geblättert hast, hast du ja wahrscheinlich ein bisschen drin rumgelesen. Irgendeinen Satz oder ein Wort oder eine Beschreibung oder eine Situation, die dich so beeindruckt hat, dass du gesagt hast, das Buch nehme ich mit, selbst wenn es eine Mark kosten sollte? Ja, das ist von der ersten Geschichte hinten die letzten Worte. Die sind irgendwie Momente. Ah ja, dann blätter die mal raus. Vielleicht, denn wird es jetzt nämlich auch plastisch, sodass dann möglicherweise jetzt dann Leute doch Geschmack an Nes Wadba finden. Ja, ich hab's. Und zwar steht da einfach nur noch Ort, Doppelpunkt, Prager, Caput Regni, Zeit unbegrenzt, in Klammern für steinerne Figurinen. Ach, das ist schön und rätselhaft, oder? Ja, ja, es war sehr schön, sehr rätselhaft. Ich meine, wenn man es gelesen hat, ist es ein bisschen verständlicher, aber es ist immer noch ein sehr schöner Schluss. Ja, aber es ist auf jeden Fall so, dass man denken will, wie fängt es denn an, wenn es so aufhört? Das auf jeden Fall, ja. Nes Wadba. Genau. Und wie heißt das Buch? Das Buch heißt, wie Kapitän Nemo starb. Ach ja, richtig. Und das ist dann jetzt aber wahrscheinlich eben doch flohmarktmäßig ein älteres Buch, sodass man ja nicht davon ausgehen kann, dass man das im Buchladen einfach so kriegen würde. Das musste auch so aus den 60er Jahren sein. Ja, zumal aber ja jetzt tschechische Literatur auch nicht so en vogue ist. Wenn nicht gerade Rabal gestorben wäre. Wer ist gestorben? Bohumil Hrabal. Ach so, ja, dann wäre der natürlich jetzt sehr beliebt, ja. Der ist insofern toll gestorben, als dass er erstens sowieso schicke Bücher geschrieben hat und dann ist der aber also Mitte 80, also so richtig uralt im Krankenhaus und der Mythos ist, man nimmt aber an, weil er auch so ein Poet war, so kleine Leute-Situation beschrieben hat, der ist beim Blumengießen aus dem Fenster gefallen und war dann tot. Das ist doch eher Legende, und, oder? Nee, ist wirklich so passiert. Und jetzt nehmen aber irgendwie die Leute an, dass er eigentlich quasi Selbstmord gemacht hat, aber den so inszeniert hat, dass er quasi noch so eine Fortsetzung seiner Literatur ist. Das ist ein wunderschöner Tod, oder? Ja, das passt dann. Also wenn man dann von jemandem sagt, der jetzt hat sein ganzes Leben gelebt, ist 83 oder 84 Jahre alt geworden und ist dann im Krankenhaus beim Blumengießen aus dem Fenster gefallen. Ja, vor allem fände ich das auch eine faire Methode. Selbstmord ist ja sonst immer so an der Grenze zum zur Schuldzuweisung, ja. die noch da sind. Ne? Ja. Und wenn das einer nun so elegant vertuscht, dass es eigentlich ein netter Unfall ist sozusagen, ja. dann kann das, man das... Dass dann selber der Tod dann noch, also so ein schönes Bild nochmal als letzter Moment auf so ein Schriftstellerleben, das ist schon wunderbar, oder? Das stimmt. Finde ich auch. Ja. Dann danke ich dir jetzt sehr für deinen Anruf. Ja, ich danke dir auch. Das war, glaube ich, eine schöne Empfehlung, die du da eben hast. Neswattbar. Okay. Mach's gut. Tschüss. Tschüss. So, dann wollen wir uns mal hier was empfehlen lassen. Hallo? Hallo? Ja, wer bist denn du da? Ricardo. Ricardo. Und du hättest jetzt eine Empfehlung zu tätigen? Naja. Das heißt doch ja. Also das ist doch, aber da muss man doch ja oder nein sagen können. Ich hätte vielleicht wieder als Buch Positives Denken empfehlen, wie in der letzten Sendung schon. Nee, das möchte ich jetzt nicht. Ricardo, ich danke dir erstmal für den Anruf. Hallo, wer bist denn du da? Ja, hallo, hier ist Doris. Doris, du hast jetzt aber auch eine Empfehlung zu machen. Ja, habe ich. Richtig, aber wirklich eine Empfehlung, die dir am Herzen liegt. Wo du sagen würdest, also das ist jetzt eine Sache, als deren Priesterin würde ich mich gerne begreifen. Ja, habe ich. Ja, da würde ich jetzt gewissermaßen Paulus-mäßig durch die Lande ziehen und immer davon erzählen. Ja, und zwar... Ich meine, das war bloß so eine Empfehlung, was man so täglich machen kann. Und zwar mache ich total gerne so früh, wenn ich aus dem Bett komme und kaum aus den Augen gucken kann, so in die Badewanne steigen und eine Tasse Kaffee und so richtig schönen Tag genießen. Mit Kaffee in die Badewanne steigen? Ja. Ja, das finde ich eine schöne Idee. Und das machst du aber echt jeden Morgen für morgen für morgen für morgen? Naja, nicht jeden Morgen, weil ich manchmal so spät aufstehe, dass ich bloß noch schnell in die Sachen springen kann. Aber wenn ich es rechtzeitig schaffe, mache ich es. Ja, und wenn du jetzt aber, isst du vorher was? Nee, wenn ich was esse, dann nehme ich das auch mit in die Badewanne. Es krümmelt zwar ein bisschen, aber das macht nichts. Naja, wenn nie sein Brot im Bett aß, weiß nicht, wie Krümel pieken, das ist aber in der Badewanne doch entspannter, oder? Ja. Also da kann ja kaum passieren, dass jetzt Brot ihr Schrippenkrümel dann so richtig nerven. Ja. Also sehen vielleicht unschön aus oder so. Nee, also Krümel in der Badewanne stören nicht. Ja. Gibt es was in der Badewanne stört? Jungs. Nee, die stören vielleicht auch nicht. Oh, nicht. Aber gut. Gummienten stören. Gummienten? Ja. Gummienten. Ich hasse Gummienten in der Badewanne. Ach so, naja, weil das ist aber auch immer Loriot-mäßig, oder? Ja, ja, deswegen. Aber da sitzen ja dann auch immer zwei Jungs in der Wanne. Nee, zwei Jungs in der Badewanne wird zu stressig. Und dann noch, das wäre dann echt zu viel. Und die Gummiente. Und die Gummiente und dann noch Krümeln. Ja. Mit Kaffee in der Badewanne, aber so richtig gesund ist es doch auch nicht, ohne dass man jetzt ungefrühstückt und dann trinkst du jetzt schon schweren schwarzen Kaffee, das reizt doch völlig ruckzuck die Magenschleim heute. Naja, ist mein Magen schon gewöhnt, also ich mache das schon eine ganze Weile. Du meinst, dass jetzt zum Beispiel ein Magen in so einer Hinsicht trainierbar ist? Oder ob sich da, sagen wir mal, die Schädlichkeit allzu früh in Kaffeenusses nicht über die Jahre hin akkumuliert und du jetzt, sagen wir mal, in 4-5 Jahren dann nur noch, sagen wir mal, jetzt so mit Flüssignahrung in die Wanne steigst? Nö, also ich sag mal, wer es früh fertig kriegt, auf nüchtern Magen Zigaretten zu rauchen, der kann auch auf nüchtern Magen Kaffee trinken. Das machst du auch? Ja. Ja, und in der Badewanne rauchen, könntest du das mal beschreiben, wie das so als Erfahrung ist? Das habe ich bis jetzt noch nicht ausprobiert, weil ich noch bei meinen Eltern wohne. Ich glaube, da gibt's mächtigen Ärger, weil ich in so einem Arbeiterschließfach wohne, wo es kein Fenster gibt, das ich aufmachen kann. Ach so. Aber wenn du zu Hause rauchst, musst du quasi auf dem Balkon rauchen? Ja. Ach, und das ist dann doch mühsam, da die Wanne durchs Wohnzimmer zu ziehen, um die dann auf dem Balkon zu platzieren. Ha. Ja. Ja, ich könnte mir meine Badewanne auf den Balkon stellen. Das ist auch noch eine Idee. Aber hast du nicht jetzt, sagen wir mal, Freunde oder Bekannte oder Freundinnen im Badewannen? Nochmal. Ob du Freunde, Bekannte, Verwandte, entfernte Verwandte hast, die im Besitz von Badewannen sind? Ja, zurzeit wohne ich bei meinem Bruder, hab dort die Wohnung allein. Ja? Na, und dass du den einfach mal fragst, ob du dir von ihm vielleicht, sagen wir mal, 80 Liter Wasser leihen könntest und eine Zigarette und das dann mal ausprobierst, wie das mit einer in der Badewanne rauchen? Könnte ich machen, ja. Na, mach das doch mal, das ist doch sicher interessant. Ja, und dann noch eine Tasse Kaffee dazu. Ja, und dann toll am Fußende einen Fernseher? Und dann noch auf dem Rand sitzt da noch ein Junge, der mal tolle Geschichten erzählt und der den Rücken wäscht. Oder? Das ist, glaube ich, Glück. Das ist doch wahrscheinlich Paradies. Ja, das ist vorstellbar. Ja, doch, wäre bestimmt ganz nett. Da muss ich jetzt sagen, dieses Bild ist ja nicht mal von mir, sondern das ist gleich wieder eine Empfehlung, ein wunderbarer Film von Alexander Kluge, der ist Artist in der Zirkuskuppel ratlos und da wird wirklich, ist eine Szene drin, da wird das Paradies geschildert. Da sitzt nämlich ein Mann in einer Badewanne am Fußende des Fernseher, in dem ein Western läuft, er raucht Zigarre, isst dabei, hält einen Vortrag, redet so wie ich ununterbrochen und an seiner Seite draußen sitzt eine Frau, die ihm dann irgendwie noch so zugetan ist. Und da wusste ich, wenn es eine Beschreibung des Paradieses gibt, dann ist es genau in diesem Film und dann muss es so aussehen. Ich danke dir erstmal für deinen Anruf. Warte mal. Ich habe noch eine Empfehlung. Ja? Und zwar, wer in Berlin wohnen sollte, ich wohne nun leider nicht, aber ist egal, unbedingt in die Volksbühne gehen und sich das Stück angucken, des Teufels General, das ist spitze. Gut, schöne Empfehlung. Jetzt haben wir zum dritten Mal Volksbühne gesagt. Okay, danke dir für den Anruf, ja? Ja, tschüss. Tschüss. So, wie machen wir denn jetzt weiter? Ach, Kinder, Thema ist immer noch Empfehlungen. Telefonnummer ist immer noch 74 81 110. Jetzt würde ich gerne doch... jetzt muss ich eine Musik spielen. Und dann machen wir nämlich Deutsch für Deutsche. Dann kommt Fortsetzung. Ich habe mich nämlich entschlossen, um das jetzt ein bisschen kalkulierbar und überschaubar zu machen. Immer um Mitternacht wird aus der großartigen Endlos-Schallplattenserie Deutsch für Deutsche hier spielt. Einverstanden? Frage ich gleich mal. Hallo, einverstanden? Oh ja, okay. Ja? Wer bist denn du? Mike, du kannst doch gerne in der Leitung bleiben. Wir können ja danach telefonieren. Na okay, machen wir. Aber hast du das schon mal gehört, Deutsch für Deutsche? Ja, klar. Ja? Und wie findest du das so? Lustig, absolut. Ja? Also ich will das nämlich jetzt ja nicht so als Lob in meine Richtung, sondern ich finde das einfach auch großartig und das ist natürlich auch das entscheidende Motiv für mich, das dann immer zu spielen. Ich habe sowas vorher noch nie gehört. Und rein von daher finde ich das eigentlich lustig. Kann man eine Menge lernen noch bei, wa? Oder? Ich weiß nicht. Ich denke mal, dass ich halbwegs der Sprache mächtig bin. Naja, nicht jetzt so unbedingt sprachlich, aber sagen wir mal auch historisch-soziologisch. Ja, wie sich jetzt Sprachlehrer die Welt vorstellen, indem sie quasi kleine Theatersituationen oder Lebenssituationen konstruieren. Müssen wir recht komisches Weltbild haben, ja. Ja, das ist es ja, das ist ja das Interessante. Da hör mal schön genau hin und vorher gibt's die Flower-Pornos mit einem tollen Titel, der mir auch sehr am Herzen liegt, Doofe in der doofen Welt. Wir telefonieren gleich, ja? Alles klar. Ihr könnt ja in der Zwischenzeit den halbautomatischen Aufzeichner anrufen. 721 39 32. Yeah. lernen Deutsch. Sie üben heute Vokabeln. Der Lektor bildet Sätze und erklärt die Vokabeln. Die Studenten bilden auch Sätze. Fräulein Salim versteht eine Vokabel nicht. Sie fragt den Lektor. Der Lektor erklärt die Vokabel noch einmal. Die Studenten öffnen die Hefte und schreiben Beispiele. Die Wörter sind leicht. Aber Herr Nowak schreibt zwei Wörter falsch. Der Lektor korrigiert die Fehler. Dann wiederholen die Studenten einen Text. Der Lektor fragt und die Studenten antworten. Herr Amado übersetzt einen Abschnitt. Zweite Lektion. Die Stimme zu erkennen oder erkannt zu haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, so wenden Sie sich bitte an die Telefonnummer. Vorwahl 0331 für Potsdam, 74 81 110. Das ist hier meine Telefonnummer, unter der könnt ihr anrufen, wenn ihr jetzt direkt on air, dass euch alle Leute gleich sofort live hören, was zum Thema Empfehlungen zu sagen habt, beziehungsweise selbst Empfehlungen abgeben wollt. Ansonsten kann man sich auch an den halbautomatischen Anrufaufzeichner wenden. Der hat die Telefonnummer 721 39 32, ebenfalls in Potsdam, 721 39 32. So, Mike. Ja. Du bist noch da. Alles klar, ja. Ja, prima. Und hast eine Empfehlung zu geben? Ja, eine kleine vielleicht. Die ich allerdings auch mal bei Fritz gehört habe, und zwar... Ach, dann ist es ja aber eigentlich schon doch eine relativ bekannte Empfehlung von vornherein. Ja, die ist schon ein paar Jahre her. Ach so, na dann jetzt. Dann ist er inzwischen vielleicht wieder vergessen. Halt, ich muss mal vorher nochmal fragen, hast du denn den Eindruck, dass es Wirkung gehabt hat, dass es auf Fritz empfohlen wurde? Ja, bei mir auf alle Fälle. Bei dir? Und kennst du noch jemand anders, bei dem dieselbe Wirkung ungefähr zeitigt hätte? Ja, auch. Ja? Ja, ein paar Kumpels von mir. Und zwar waren sogar bei mehreren Sachen gewesen. Bei mir zum Beispiel der Fanny van Dan zum Beispiel, bin ich auch eigentlich nur dadurch gestoßen, weil du das mal gesagt hast. Und dann habe ich erstmal danach gehakt und mal so ein bisschen rumgehorcht und dann bin ich halt auf den gekommen. Also. Ah ja, das freut mich ja sehr. Und dann habe ich mir damals die Basic besorgt. Ja. Das war, glaube ich, die zweite CD von ihnen. Ja, und ist jetzt aber nichts, was du bereuen würdest? Nee, definitiv nicht. Ja. Auf keinen Fall nicht. Wobei ich natürlich sofort unbedingt, die erste unbedingt empfehlen würde. Club Songs heißt die. Ah ja, ganz klar. Die ist zweifelsohne ein Meilenstein. Ganz klar. Also was ist halt so ein kleines Provinznest hier, wo ich wohne, weißt du? Ach, da ist ja mal blöd mit Platten, oder? Genauso ist es, genauso. Oh, wo fährst du denn dann hin, um Platten zu kaufen? Wo wohnst du? Willst du nicht sagen? Nein, nicht unbedingt, weißt du, weil... Na, scheiß drauf, ist ein Lübbenau. Ja. Und das ist nicht ganz so einfach, denn aber da gibt es auch so ein Kaufland, weißt du? Ja. Und da ist ein Plattenladen, da kann man dann zwar so mit integriert, weißt du? Ja. Und da kann man dann halt mal nachfragen und dann bestellen die dann das... Und noch. Haben die so einen Computer, dass die dann immer gleich nachkicken können und so? Ja, aber da kriegst du alle Sachen eben auch nicht, weißt du? Eben nur, was eben so gerade innen ist halt. Ach so, und sie haben das dann, aber im Computer haben sie schon, dass sie raussuchen können und bestellen könnten. Ja, manche Sachen, aber nicht alle. Aha. Bei Fanny van Dan hatte ich ein bisschen Schwein gehabt eigentlich, weil die war zufälligweise da gewesen. Da war ich eigentlich... Ach, schön, schön. Was bei der anderen, die, da ich sogar mal angerufen, mal gefragt bei dir, das war dieser mit französischen Namen, Progent, so. Les Rennes Prochaines. Genau, genau. Ja, ja. Die habe ich wiederum nicht bekommen. Ach so. Da ich überhaupt keinen Weg rein und das... Ach, ist ja komisch, die werden aber hier auch vertrieben bei Eva. Ja. Im Eva-Vertrieb. Ja, das hatte ich mir mal aufgeschrieben gehabt, ja. Ja. Aber ich, komischerweise, unsere Disc-Jockeys hier in der Nähe, die kannten das auch alle nicht. Naja, Disc-Jockeys. Naja. Die spielen da immer irgendwie R.E.M., Losing My Religion, wa? Ja, und so dann ja, Iggy Pop, I'm a Passenger, bom, bom, bom, und dann ist die Disco voll, hä? Oder noch schlimmer wahrscheinlich, hä? Naja, ich denke auch eher noch schlimmer. Eieieiei. Naja, ich höre sowieso ein bisschen, was ist so extravagant mein Musikgeschmack gar nicht. Ja. Nee, was ich empfehlen. Ja, ja. Jetzt zu deiner Empfehlung, ja, Mike. Genau. Und zwar von Klaus Kinski spricht Villon. Kinski spricht Villon, das ist eine tolle Empfehlung. Wahnsinn, also ich habe damals, wie gesagt, ich hatte damals mal ab und zu mal den Erdbeermund gespielt. Ja. Und daraufhin habe ich mir das Buch besorgt. Ja. Diese Autobiografie von ihm. Ja, wobei die ist ja schon ein bisschen seltsam, oder? Ja, die ist... Das ist schon irgendwie hardcore. Die habe ich sogar beschenkt bekommen. Ich habe so einen Stammbuchladen, da wollte ich immer gehen. Und die Verkäuferin sagte dann zu mir, ja, die brauchst du nicht bestellen, die habe ich da und die gefällt mir überhaupt nicht. Und das ist reine Pornografie. Ja. Mit, die schenke ich dir. Ja, wobei der hatte, glaube ich, echt einen Schuss, Ole Kinski. Aber war die nicht davor beschützt hat, ein großer Künstler zu sein. Genau, aber wie gesagt, aber von dieser CD war ich absolut begeistert, alleine schon so, wie er das so ausdrückt. Ja. Also es ist Wahnsinn und da spürt man so richtig das Mittelalter, wie er das so betont, also bei bestimmten Sachen. Mhm. Ich bin ein Franzos, was mir verdammt nicht passt oder so. Ja. Das sind Sachen, also das... Wobei, da gibt es ja immer noch eine bessere Übersetzung. Die heißt, ich bin Franzose, nicht zum Spaße, stamm aus Paris, aber im Pointage werde ich am Galgen hochgezogen, weiß ich, wie schwer mein Arsch wogen. Das ist großartig, oder? Das ist eine bessere Übersetzung? Das ist eine bessere Übersetzung, wie ich finde. Die ist von einem anderen Übersetzer. Aha. Weil da gibt es irgendwie so mal drei Villon-Übersetzer. Schade, ja. Ich bin da nicht ganz so in der Materie drin. Ja, nee, auch nicht. Ach, naja. Nee, ich habe mir irgendwann mal als junger Mensch viel Villon gelesen. Wie kommt man auf Villon? Eigentlich über Biermann. Weil ja. Biermann hat sich selber immer als Franz Villon bezeichnet, der auf der Mauer lang spaziert und auf den Stacheldrähten die seine Gitarrenmelodien zupft und so weiter. Und da hat mich interessiert, also wer Biermann war, wusste ich ja und hat sich ja, das ist mir auch ein Begriff, Biermann. Mein Biermann-Bild hat sich deutlich gewandert. Ich halte ihn ja echt für einen kompletten Idioten. Ich habe ihn neulich wieder im Radio gehört. Aber ist so real. Ich habe lange nichts mehr von ihm. Nee? Ja, das ist aber, das sei, sei froh, aber ich jede Wette mit dir ein, dass sie am nächsten Spiegel zu lesen ist und da wird er dann das Leben von Stefan Hamlin erklären, der wird den Nachruf schreiben, bin ich mir ganz sicher. Und dann wird er wieder sagen, ja, dass ein guter Freund von ihm war und dass er aber auch gleichzeitig ein Arschloch war und dass er ein großer Künstler war, aber andererseits auch ein Idiot und dass er ihn auch, dass eine wesentliche Schwäche Stefan Hamlins darin bestand, ihn nicht angemessen gewürdigt zu haben, so luftet er gegen. Da hast du wieder einen Vorteil, weißt du, bist wahrscheinlich ein paar Jahre älter wie ich. Ich bin so 29. Ja. Und da kennt man wieder diese ganze Biermann-Geschichte noch mehr. Ach so, ach nein, nee, das ist völlig unabhängig davon. Man muss ja bis heute mal irgendwie so eine Zeitung aufschlagen und dann liest man ja immer so anfallsweise, taucht ja dann immer Biermann auf und ist meistens ziemlich schrecklich. Obwohl ich wieder ein paar alte Sachen gesehen habe aus der 70er Jahre, da hat es mir eigentlich schon wieder ganz gut gefallen. Ja, der hat schon wirklich ein paar große Songs gemacht, dahin kann man wirklich nichts sagen. Also er ist manchmal kann er auch wirklich was, aber er ist ein super eitler Sack. Und der tippt immer, also ich glaube, bei ihm gibt es einfach die Welt und Wolf Biermann. Und wenn man jetzt abwägen sollte, was ein bisschen wichtiger ist, dann fällt ihm die Wahl nicht schwer. Ja, das kann ich nicht so beurteilen, weil, wie gesagt, ja. Ich kenne halt ein paar alte Ausschnitte aus dem DDR-Fernsehen, wo er noch hier seine Sachen machen durfte. Ja, Da ja. Ist dann halt auch der Faden ein bisschen bei mir. Ist. Ja. Aber na gut, wie sind wir? Achso, von da Franz war Villon. Ja, genau. Genau. Ist auch gleich wieder eine Empfehlung. Villon lesen. Von meiner Seite aus. Ja, von deiner, nehmen wir als Empfehlung von dir. Ja, weil okay. Mir gut gefallen hat. Gut. Klar. Okay, danke ich dir für den Anruf, ja? Okay, ich danke dir auch. Tschüss. Tschüss. Hallo? Zack. Hallo? Hallo, wer ist denn da? Entweder Hallo? Bin ich zu schnell oder ihr seid zu langsam. Wer bist denn du? Hallo, hier ist der Fabian. Fabian, hast du denn jetzt eine Empfehlung? Ja, ich hätte ich mal eine Empfehlung, dass du den Adrian, den hast du total falsch verstanden. Ich kenne den, das ist. Du bist doch jetzt aber keine Empfehlung. Doch, das ist wirklich eine Empfehlung, dass du den das nächste Mal, dass du dir das Buch mal wirklich durchliest, weil das ist wirklich eine wirklich lustige Geschichte, die also amüsant für. Das werde ich machen. Er hat mich nur gefragt, ob ich die schon gelesen habe. Habe ich noch nicht gelesen. Hast du sie denn da? Wie? Hast du sie denn schon bekommen? Ja. Er hat mir einen Brief geschrieben. Ja, weil Adrian ist nämlich wirklich ein begabter Schreiber und der ist behaart. Das glaube ich dir jetzt. Aber hast du nicht auch den Eindruck, dass so eine Sendung jetzt extrem autoreferenziell wird, wenn jetzt ein Hörer immer nur Bezug auf den anderen Hörer nimmt und sagt, den Hörer kenne ich und den Hörer erklärt, weil der sich selber quasi schwer erklären kann? Ja. Ja, und dann kommt so ein Begriff wie autoreferenziell und keiner weiß eigentlich genau, was der bedeutet. Genau. Und ja? Ich wollte dir sagen, Adrian ist wirklich ein großer Fan von dir. Wir waren jetzt sogar im Babelsberg und standen praktisch vor den Pförtnern und die haben uns nicht reingelassen. Ach, das ist ja ungerecht. Er wollte sich mit dir über Kalle unterhalten. Aber da muss man einfach mal sagen, dass ihr angemeldet seid. Ja, aber waren wir ja nicht. Ich würde, aber könnt ihr ja einfach lügen. Ihr lügt doch sonst sicher auch mal. Nee, also eigentlich weniger. Echt? Nee, ich dachte, das ist aber eine Situation, da kann man lügen. Und da würde ich dann im Nachhinein auch kräftig mitlügen und euch ein Alibi verschaffen. Dann und sagen, die sind angemeldet. Die hätten doch bestimmt bei dir oben angerufen und hätten gefragt. Ja, dann hätte ich sofort ja gesagt. Okay, das nächste Mal. Okay. Bis nächste Mal. Tschüss. Das war jetzt auch wieder eine Empfehlung, wa? Die will ich aber nicht allzu heftig hier aussprechen. Hallo, wer bist denn du da? Hi, hier ist das verschnupfte Telefon. Grüß dich. Also sag mal, ist aber wirklich eine Pest, dein Telefon. Ja, it's a Sony. Ja, immer noch, ist klar. It's a Sony. Ist ja auch immer noch kalt. Ach, du, ist wirklich wetterabhängig, ja? Natürlich, ja. Mann, oh Mann, ey, dann wollen wir mal voll auf den Frühling hoffen, du, hä? Also, aber wirklich. Ja. Aber, sag mal, ich hatte doch, glaube ich, irgendwie so ein schickes Sommerlied. Nee, habe ich doch nicht mitgenommen. Ach, ist das ärgerlich. Aber jetzt kommt meine Empfehlung. Sag mal aber deinen Namen, bitte. George. George, weil ich bin ja dann manchmal auch namensunsicher, so ein bisschen. Ja. Gut, George. Ich empfehle dir, Nee, nicht mir, du sollst ja den Hörern was empfehlen. Wenn das jetzt darauf hinausläuft, dann, dass mir, dann weiß ich, was mir empfohlen wird. Dann wird mir empfohlen, red nicht so schnell, hau nicht immer so auf die Kacke, gib nicht so viel an, fall den Leuten nicht ins Wort, lass die auch mal ausreden. Nein, nein, also ich, wenn du dich richtig erinnern kannst, privatisiere ich immer ganz gern. Ja, dann finde ich ja gut. Privatisieren ist, glaube ich, okay. Ja, es handelt sich aber dabei um dein Privatleben. Ach, um mein Privatleben? Nee, da muss ich ja voll den Regler runterziehen. Hast du denn da jetzt Interesse dran? Nein. Um mein Privatleben? Ja, ja. Wollen wir das nicht so machen, dass ich über mein Privatleben privatisiere und du privatisierst über deins? Nein, ich wollte dir nur was für dein Leben empfehlen. Ach so, ich dachte, du wolltest jetzt, sagen wir mal, dunkle Seiten meiner Biografie zur Sprache bringen. Keine Angst. Oder du hast mich schon mal betrunken im Rinnstein liegen sehen. Und das war ein sehr unschönes Bild, so Sachen zum Beispiel. Ach, glaub ich nicht. Du meinst, dass es ein toller, wirklich ein herzerweichender, schöner, geradezu poetischer Anblick wäre, wenn ich da jetzt, sagen wir mal, in meiner Kotze im Rindsteig liege? Du würdest Hey Joe singen wahrscheinlich. Ach Gott, ja, das wäre aber, glaube ich, jetzt auch nicht so attraktiv. Also ich fände schon, hätte was. Naja, dann verabreden wir uns mal. Ich betrink mich, leg mich in den Rindsteig und singe Hey Joe und du kickst zu und erfreust dich daran. Und sagst, gibt zwei Sachen. Bedeutende Moment in meinem zwei Sachen, die mich wirklich beeindrucken, immer wenn die Sonne über Taj Mahal aufgeht und dann nochmal ein Kuttner auf dem Rinnstein liegt. Und Hey Joe singt. Und Hey Joe singt. Ja, gut. Trotzdem, ich muss meine Empfehlung trotzdem loswerden. Ja, macht es. Ja, also versuch's nie mit chemischen Drogen. Nie mit chemischen Drogen versuchen? Ja, ich hab heute so den also meine Inspiration oder meine Vision von der Sendung ist, dass du die wirklich, also wenn Naturstone bist, ja, du hast so die Hand in der Steckdose, du bist so aufgezwirbelt, das ist sagenhaft. Aufgezwirbelt? Ja. Aufgezwirbelt? Ja, ja. Du bist der Erste, der mich aufgezwirbelt nennt. Naja, ist mir noch nie passiert. Trifft. Auf, ihr zwirbelt. Also ich hab mir vorhin so vorgestellt, wenn du jetzt noch Drogen nehmen würdest. Ja. Dann würde ich voll abzwirbeln, kannst du dir vorstellen. Kinder, die jetzt unter 16 Jahre, tut das nicht. Ja. Öffentliche. Chemische Drogen, hast du denn jetzt Erfahrung mit chemischen Drogen? Naja. Also, im Grunde schon, wa? Naja, sicher. Ich meinte, nee. Ach Gott, nee, nicht eigentlich, aber ich habe ja schon ein bisschen was mal so, mich auch ein bisschen angelesen und so. Ja, ja, also, na ja. Sicher, also. Womit denn? Naja. Gleich LSD? Ja, zum Beispiel. Ja. Na, aber da kann man ja auch keine Sendung machen. Ja, wenn man so ein Überflieger ist wie du, dann zieht man daraus wahrscheinlich doch den letzten Kick und die Inspiration. Nee, ja nicht, überhaupt nicht. Ich nehme keine Drogen. Das merkt man, du bist Naturstone und das ist einfach so. Total, das ist super, ja. Ja, und wie war denn das mit LSD? Ich muss dir vorstellen, dass da sitzt ein Kreis von Leuten und die erzählen sich so tolle Geschichten und davon müssen dann Bücher geschrieben werden und Liedertexte gemacht werden. Man findet es einfach das Großartigste, was man in dem Moment erzeugt, einfach weltbewegend. Weltliteratur wird dann einfach im kleinen Kreis praktiziert und am anderen Tag, wenn man es dann wirklich mal festhält auf Kassette und niederschreibt, dann kann man das gar nicht mehr so nachvollziehen. Ach, da macht ihr eigentlich so im Grunde schöpferisch versuchen seine Drogenexperimente. Nein, früher. Früher? Früher. Ah ja, das ist gut. Früher ist gut. Jetzt nicht mehr. Und womit habt ihr dann noch so experimentiert? Bloß, dass man mal jetzt also das einfach mal durchgeht und sagt zum Beispiel, LSD ist, dann bringt's ja nicht, ist schwachsinnig. Eigentlich haben wir alles ausprobiert, was es gibt. Ach, und was war das Interessanteste? Ja, also ich glaube, das Schickste war wirklich kolumbianisches Kokain. Also das war wirklich, in reinster Form war es wirklich das Schickste. Eieiei. Und wo habt ihr denn die Experimente gemacht? Jetzt eher in München, Düsseldorf oder dann in so einer westdeutschen Kleinstadt? Nee, in Berlin. In Berlin? Ach, in Berlin. Na klar. Ah ja. Ja, ich weiß jetzt auch ja nicht, wie ich darauf gekommen bin. Ja. War jetzt natürlich auch ein bisschen eine schäbige Unterstellung von mir, glaube ich. Ist aber auch wirklich nicht alles das, was tatsächlich geht, ohne Drogen. Ja. Ja. Also das muss man mal klar sagen. Und eigentlich ist Drogen sind eine Augenwischerei. Aber so bei dir, als ich dich vorhin so gehört habe, habe ich gedacht, mein Gott, wo der Mann das herbringt, ja, aus den letzten Irrzweigen seines Gehirns, ja, da müssen ja noch irgendwelche kristallisierten Geistesblitze, ja. Nee, das sind, glaube ich, so Sachen. Haben. Das ist ein ganzes Bergwerk, eine Goldmine an Geistesblitzen. Meine Großmutter, die hatte zu Hause ich glaube, daher kommt das, oder damit hängt das ein bisschen zusammen, hatte eine Bibel, die hat sie quasi geschenkt gekriegt von Graham. Das ist so irgendwie so ein Ami-Prediger, der so im Untertitel immer das Maschinengewehr Gottes heißt. Ja, und aber dieser Begriff, also mit dieser, das hat sie mir irgendwie erzählt, und Maschinengewehr Gottes war so ein Begriff, der mich seit früher Kindheit begleitet hat. Und ich glaube, das hat jetzt irgendwie quasi gewissermaßen so rübergefärbt. Sodass ich jetzt selber auch als so eine Art Maschinengewehr immer oft im Radio sitze. Verstehst du? Nee, ist wirklich so. Und dann, kann ich mich erinnern, 89 war ja voll Bambule im Osten und so, und die haben ja dann immer auch so Gedenkgottesdienste und so Mahnhungerwachen und so in der Getsemani-Kirche gemacht, ja, wisst ihr? Ja, und ja. Dann waren so die ganzen Steine und so, die waren voll übersät mit so Kerzenwachs, der runtergelaufen ist, weil immer so Kerzen hingestellt wurden und so was. Und dann bin ich 4 oder 6 oder 8 Wochen später, die Revolution war quasi vorbei, alle warteten schon auf Westgeld, und dann war auf immer wieder so ein super Menschenauflauf an der Getsemani-Kirche. Und ich dachte, ja, sag mal, was ist denn hier los? Soll die Revolution oder sowas irgendwie doch weitergehen? Wird jetzt wieder gehungert, werden wieder Kerzen aufgestellt? Nee, denkst du, da hat das Maschinengewehr Gottes da gepredigt. Toll, und alle sind hingegangen und ich habe es zu spät mitgekriegt. Ich hätte ihn gerne gesehen. Ist das nicht ärgerlich? Naja, gut. Na, ich war eher ein bisschen traurig. Ja, tragisch. Dass ich das verpasst habe. Also einen Menschen, eine Figur, die so mein ganzes Leben irgendwie so überdacht hat in gewisser Weise. Aber das ist auch ein bisschen so dein Schicksal, dass du eben mal zu spät kommst. Du hättest ja auch eigentlich für Jim Morrison Texte schreiben müssen, eigentlich schon früher. Oder selber direkt Fernsehprediger werden. Ja. Ja? Das wäre, glaube ich, schön. Also wenn jetzt, sagen wir mal, in Deutschland noch Fernsehpredigten erfunden werden sollte, ich würde mich anbieten, da voll zu moderieren. Also da hast du wirklich das Pech der späten Geburt. Ja. Oh, jetzt wird's hart. Gut, danke ich dir erstmal für deinen Anruf. Ja, bist du. Die Empfehlung an mich war, ich soll keine chemischen Drogen nehmen. Aber dafür spiele ich jetzt eine schöne Musik. Ja? Kim Forley. Ah. Von seinem legendären Auftritt im wo war das, im Huxleys oder irgendwie, den er dann unlustig verlassen hat und den er einfach so abgebrochen hat. Und selbst einen schicken Song, eine Coverversion, ist mir jetzt gerade eingefallen, apropos geht's immer in die Kirche, von Back in the USSR, da singt er mal Back in the GR. Ach. Macht mir, da ist noch ein toller Song drauf auf dieser Platte, da singt er die ganze Zeit Petra Kelly's Dead, nachdem Petra Kelly gestorben ist. Mit der schönen Zeile da drin, das nehme ich wirklich großartig dann, insofern ist es gleich wieder eine Plattenempfehlung. She was the Queen of the Green. Toll, oder? Sie war die Königin der Grünen. Oh, das klingt in Englisch sehr schön. Petra Kelly's Dead, she was the Queen of the Green. Ich danke dir für deinen Anruf. Ja, bis demnächst. Ciao. Ja, tschüss. Ja, lieber Background-Sänger, brauchst ja nicht versuchen zu singen Back in the USSR. Kim ist lauter. eine tolle Aufnahme, oder? Will ich vielleicht noch ergänzen? Ich meine, eigentlich ist es soweit langweilig, so eine An- oder Absagen immer. Huxleys Neue Welt hat er gespielt. 92 war das und im Klappentext, und der fällt mir sehr gut, steht dann als Schluss noch so statementmäßig von Kim Fawley: Make fake and take your own music to the people. Großartig. Und dann aber mit dem nach, und dann Change the World, denkt man gleich an, ändere die Welt, sie braucht es, Brecht, und dann kommt Later. Kim Fawley, Hollywood USA. Mann, jetzt aber voll aufgezwirbelt hier heute. Hallo, wer bist denn du da? Hallo? Hey? Herzchen? Ja, hallo? Na, Scheißerchen. Hat ja eine Weile gedauert, ehe wir geredet waren, oder? Ja, kann man so sagen. Da ja, kann man so sagen. Das war eine Suggestivfrage, da bleibt ja irgendwie ja nicht viel zu antworten übrig. Da reichte Zustimmung zu artikulieren. Das macht auch immer einen guten Eindruck beim Moderator. Ja. Beim Hörerfolg natürlich nicht. Die halten dich jetzt für einen gnadenlosen Opportunisten. Ja, wieso? Naja, weil du kriegst irgendeine Suggestivfrage und ja, unterwürfig wie du bist, stimmst du sofort zu, egal was ich sage. Nein, würde ich nicht so sehen. Naja, hast du aber so gemacht? Ja. Ja, und jetzt das letzte Aufbäumen, den Versuch des Widerspruchs, aber auch halbherzig. Gut. Du musst. Soll ich dir eine Empfehlung geben? Du musst einen Satz, musst du wirklich als Plakat, musst du dir den an die Wände nageln. Überall. Also zum Beispiel, jetzt wenn du, worauf schaust du, wenn du auf Toilette sitzt? Pinkelst du eigentlich im Stehen? Ja. Wer muss bei euch die Toilette sauber machen? Ach, macht Mutti meistens. Du selber? Nein, ich selber. Gut, dann ist es gut. Das ist ja natürlich auch so eine Form Training des aufrechten Gangs, sich, sagen wir mal, dem Zeitgeist zu widersetzen. Im Stehen pinkeln finde ich gut. Worauf guckst du, wenn du jetzt auf Klo sitzt? Aufs Buch. Und, nee, jetzt lass mal Buch weg. Worauf guckst du, wenn du sitzt? Wenn du jetzt, also beschreib einfach mal, du lässt deinen Blick jetzt so geradeaus, waagerecht quasi parallel zum Boden. Auf blaue Fliesen. Die Wand ist blau gefliest. Ja, ja. Hast du schon eine eigene Wohnung? Ja. Und du hast jetzt diese ästhetische Entscheidung getroffen, wenn ich mal ein eigenes Bad haben sollte, dann wird es aber blau gefliest. Nein. Mann. Die ist für mich entschieden worden, diese Frage. Von wem? Von meinem furchtbar lieben Vormieter. Aha. Was heißt jetzt furchtbar lieber Vormieter? Meint mal, das sollte jetzt ironisch sein? Ein wenig, ja. Mann. Das kam auch nicht so rüber. Wenn ich jetzt nicht nachgefragt hätte, das soll ironisch sein, dann hätte keiner mitgekriegt, glaube ich. Also außer mir, ich hab's ja mitgekriegt, wie du gemerkt hast. Ja. Aber ja, war mir so sicher auch nicht, darum die Nachfrage. Bist halt ein... Auf blaue Fliesen. Aber dass du dir vielleicht mal einen dicken Edding kaufst, vielleicht so einen goldfarbenen, und dann müsstest du einfach immer hinschreiben, ich bin ich. Und das wäre einfach so ein Satz, an dem du dich, glaube ich, dann abarbeiten könntest, entwickeln. Verstehst du, was ich meine? Ja. Ja? Das war jetzt eine Empfehlung. Danke dir. Ja, bitte. Das war aber auch angemessen, dieser Dank. So, sagst du mir mal deinen Namen? Ich bin ich, du bist du? Du? Ja, ich bin der Helle. Helle. Naja, wisst ihr. Mann, besonders aber nicht, oder? Ja, ich habe einen Bundeskanzler den gleichen Spitznamen. Furchtbar peinlich. Oh. Ach, na, da gibt's aber mehrere. Helmut, oder? Ja? Da gibt's doch mehrere Helmuts. Ja. Schon. Helle. Ich habe eine Empfehlung für dich. Ja, warum denn für mich? So müssen jetzt Hörer helfen Hörer. Der Deutsche greifen Deutschen unter den Arm. Weil und stellen fest, wieder nicht deodoriert, der Nachbar. Nein, weil das nicht alle Hörer machen können. Ach so. Weil. Aber das ist doch aber jetzt. Platz. Na, da kommt doch jetzt aber super voll was Elitäre drüber. Dass jetzt die ohnehin Privilegierten, die im Radio sitzen dürfen, dafür Geld kriegen, dass sie irgendwelchen Mist erzählen. Und denen gibst du jetzt noch Tipps, die auch nur sie realisieren können. Weil das arme Hörervolk, was ja dann aber auch Gebühren zahlt, in beengten Einraumwohnungen vor ihrem kleinen Volksempfängern mit roten, aufgerichteten Ohren sitzen, selber aber nicht machen können. Da entsteht doch Sozialneid. Das hat mit der sozialen Stellung überhaupt nichts zu tun. Ach so. Ich dachte, da ist nicht für alle Platz. Wo denn? Du kennst auch sicherlich den Fernsehturm am Alexanderplatz. Ja, da ist aber jede Menge. Und da kennst du doch auch, der hat doch diese herrliche Architektur unten, das Restaurant, diese Spitzen. Ja. Von denen manche hochragen und manche nach unten gehen. Also, dass man die jetzt so hochlatschen sollte und dann runterrutschen? Nein, nicht runterrutschen. So. Sich einfach nachts auf eine dieser Spitzen, die nach oben gehen, hocken und und ein seltsam oder so. Und was? Und Sekt aus Pappbechern trinken oder irgendwie so ein Kram. Ach so. Ach, das will mir doch eine recht gute Idee erscheinen. Und das sollte ich jetzt machen? Ja, zumal da mal bloß 3-4 Leute hinpassen. Also wenn da jetzt das gesamte Hörervolk hinstürmt, dann denke ich, haben die eigentlich ein Problem. Könnte man ja vielleicht auch schichtweise machen. Ja, ja. Ja, dass man erstmal alle ungeraden Tage und alle geraden Tage, Jungs und Mädels, und dass man das aufteilt. Und das dann aber noch irgendwie feiner runter verästelt. Sodass dann pro Nacht irgendwie 3-4 eben auf so einer Spitze hocken. Und dann habe ich noch eine Empfehlung, wo die Leute dann wirklich zuhauf hinströmen können. Wenn man mal nach Bayern kommt und zufälligerweise ein CSU-Parteitag läuft. CSU-Parteitag, sind die denn so öffentlich, dass man da einfach hingehen kann? So, weiß nicht, wie das mit den Großen ist, aber wenn so in den die Ortsverbände zusammenkommen, da ist das durchaus öffentlich, da kann man einfach so hingehen. Sag mal, bist du jetzt hier der Wilmersdorfer Ortskassierer von der CSU? Nein, nein. Hast du gesagt, Kinder besucht massenweise unsere Parteitage? Nein, es ist einfach die Lachnummer vor dem Herrn. Ach so. Naja, aber du weißt nicht mal, ob man da einfach rinkommt? Ich weiß es, dass man da einfach rinkommt. Ach so, du weißt es. Und wie ist denn das eigentlich mit dem Bier? Gibt es da Freibier? Nee, wa? Bei dem, wo da wird ich war, da, schon, ja. Ach ja? Ja. Warte, das war dann ein Sonderparteitag oder was? Na, das war so ein Ortsverband, der da zusammengetreten ist und die CSU hat Bier gesponsert. Und, ach so. Ein paar Großkopfeten haben Reden gehalten. Und ach toll. Es war köstlich. Hast du nicht zum Beispiel einen Computer und so einen Netzanschluss? Nein, leider nicht. Ach schade, das wäre natürlich schön, wenn man jetzt so eine Seite einfach mit den Daten und Orten, wo jetzt Ortsparteitage der CSU in Bayern stattfinden, also einfach aufschreibt und dann vielleicht noch in Klammern dahinter so in so eine Prozentzahl, die Bierwahrscheinlichkeit gewissermaßen. Da wird es zu 40% wird's Freibier geben, mit 40% der Wahrscheinlichkeit, mit 90%, mit 100%, ja. Ja, andererseits, wenn dann wirklich alle hinströmen, könnte die CSU sich halt Lattner für populär halten. Ja, machen das sowieso aber nicht viele. Also ich meine, das rechnet sich ja natürlich jetzt auch nicht eine Fahrkarte nach Bayern, um da jetzt, sagen wir mal, 5-mal das Bier zu trinken und viel Spaß zu haben. Hast du dir so noch nicht überlegt, wa? Auch wieder war. Wie übrigens so viel, was ich sage. Ist dir das schon mal aufgefallen? Ja. Mensch, echt, das ist aber... Ach, das ist jetzt aber auch, was ich eben bedauere. Das ist natürlich jetzt wieder gnadenloser Opportunismus von dir. Verstehst du, dass du sofort gleich Ja sagst? Ich sage ja. Du hättest ja wenigstens... Ich bin halt ein Opportunist, damit muss ich das leben. Ja, aber das ist jetzt voll Meta-Opportunismus schon, was du jetzt pflegst. Also, dass du jetzt, du wirst als Opportunist beschimpft und so, ja, dit nimmst du untertänig quasi entgegen. Vielleicht sehe ich das irgendwie als Beschimpfung. Helle. Ich danke dir erstmal für deinen Anruf, ja? Ja. Jetzt kommt nämlich gleich wieder ein Fritz-Kurz-Info. Aber ich muss also einfach aus ästhetischen Gründen, muss das bei mir immer ein bisschen getrennt werden. Das können jetzt nicht Wort auf Wort, das beißt sich. Da muss ein bisschen Musik dazwischen. Mache das. Ja, Tschüss Helle ist eine Musik, die vorhin schon lief und die kann man dann auch respektlos einfach mal runterblenden. Aber Punkt 0:33, ein gut gewählter Zeitpunkt für mich jetzt hier, extreme Respektlosigkeit und die Macht über den Zauber der Musik zu beweisen. 0:33, Zeit für ein Fritz-Kurz-Info. Info. Ausnahmezustand. Zaires Präsident Mobutu hat den Ausnahmezustand über das Land verhängt. Dies meldete das staatliche Fernsehen am Abend. Die Rebellen unter Kabila hatten zuvor die Beteiligung an einer Übergangsregierung mit Gefolgsleuten Mobutus erneut abgelehnt und weiter den Rücktritt des Staatschefs gefordert. Billigung. Der italienische Senat hat der Entsendung einer multinationalen Schutztruppe nach Albanien zugestimmt. Jetzt muss noch das Unterhaus entscheiden. Die 6000 Mann starke Schutztruppe unter italienischem Kommando soll die Verteilung von Hilfsgütern überwachen. Protest-Umweltschützer haben bei der Wiederaufbereitungsanlage La Hague auf die Gefahr radioaktiver Verseuchung aufmerksam gemacht. Nach eigenen Angaben stellten sie an einem Abwasserrohr eine 3000-mal höhere Belastung fest, als natürlich ist. Vermisst: die US-Luftwaffe sucht nach einem mit Bomben bestückten Kampfjet. Das Flugzeug vom Typ A-10 Thunderbolt war am vergangenen Mittwoch kurz nach dem Start zu einem Übungsflug im südlichen Arizona verschwunden. Verkehrstote: bei einem Unfall auf der Bundesstraße 5 nahe Karstädt im Landkreis Prignitz kamen am Abend 3 Menschen ums Leben. 2 weitere wurden verletzt. Nach Angaben der Polizei war ein überholender PKW mit einem entgegenkommenden Fahrzeug zusammengestoßen. Sport. Die Halbfinal-Hinspiele im UEFA Cup endeten: Teneriffa Schalke 04 1:0 und Inter Mailand AS Monaco 3:1. Verkehr. Nachts bewölkt, kaum Niederschlag, um 0 Grad, tags im Osten Schauer bis 13 Grad. Oh, jetzt habe ich eben Fehler gemacht. Ich habe aus Versehen verkehrt. Stimmt, und ich habe trotzdem geredet. Jetzt hast du mich echt cool. Total gefoppt. Nee, ja, nicht gefoppt, sondern du hast sie einfach nicht anmerken lassen. Das schätze ich an dir, Kerstin. Jetzt kommt der Verkehr. Verkehr. Brandenburg B5 von Grabow in Richtung Perleberg und Gegenrichtung zwischen Groß-Warnow und Garlin und Gegenrichtung Sperrung der B5 nach Verkehrsunfall für mehrere Stunden. Bitte den Bereich weiträumig umfahren. Stadtgebiet Potsdam bis ca. 4 Uhr Sperrung der Langen Brücke stadtauswärts im Kreuzungsbereich Friedrich-Ebert-Straße, Breite Straße bis Leipziger Eck. Bitte diesen Bereich ebenfalls weiträumig umfahren. A10 östlicher Berliner Ring, die Anschlussstelle Hohenschönhausen, ist bis zum 2. Mai gesperrt. Kremmen, die Landstraße 19 zwischen Kremmen und Sommerfeld, ist gesperrt. Die Umleitung über U3 und U4 ist ausgeschildert. Und Stadtverkehr Berlin-Neukölln, die Buschkrugallee, ist zwischen Bürgerstraße und Grenzallee in beiden Richtungen auf je eine Spur eingeengt. Das war ein Fritz-Kurz-Info mit Kerstin Topp, die ich um ihre gnadenlose Professionalität sehr beneide. Vielen Dank, Kerstin. Danke. Du bist mir ein leuchtendes Vorbild. Ich will auch lernen, egal was passiert, einfach weiterzureden. Danke. The Crazy World of Fritz präsentiert die exklusive Depeche Mode Party am 9. April im Tränenpalast Berlin. Ihr könnt das neue Album hören, bevor es in den Handel kommt. Das ist ja Ultra. Ja, genau so heißt es. Außerdem neueste Depeche Mode Videoclips, Depeche Mode Jacken Gewinnwettbewerbe und Depeche Mode Musiktanzen mit MC Lücke. Karten gibt es nirgendwo zu kaufen. Aber ihr könnt welche gewinnen. Bei Fritz am Mittwoch von 6 bis 18 Uhr jede Stunde. Die exklusive Depeche Mode Party. Am Mittwoch im Berliner Tränenpalast. Ausposaunt, präsentiert und Eintritt verschafft von Fritz. So, ich habe mir jetzt gedacht, ist ja schon zu später und vorgerückter Stunde. Man kann ja davon ausgehen, dass jetzt die Zuhörer wahrscheinlich schon ein bisschen erwachsener sind. Ich habe mir nämlich überlegt, dass immer super voll schick und es wird ja auch gerne und viel und häufig im Radio gemacht, dass ich Karten verlosen. Werden ja immer wieder Karten verlost und ich würde auch gerne Karten verlosen. Und zwar für Menschen, die jetzt wissen, von wem dieser Song hier ist, wer den singt. Ich würde vielleicht noch ein Stichwort da hinnehmen. Das ist erstens eigentlich ein bildender Künstler. Ist inzwischen tot, ist großartig. Wenn man jetzt Filz sagt, dann denkt man wahrscheinlich eher an Berlin, Landowski, 40 Jahre Mauer und Subventionspolitik. Andererseits denkt man aber, Filz hat auch durchaus künstlerische Qualitäten, die der jetzt zu hörende Sänger aufs Deutlichste herausgearbeitet hat. Und wer jetzt zum Beispiel dreimal eine Freikarte gewinnen will, der müsste jetzt erstmal zuhören, dann wissen, von wem der Song ist und mir dann einen Brief schreiben und den an Fritz, Sprechfunk, OAB und wie das vorne ist, ja irgendwie klar, muss man jetzt nicht weiter sagen. Und dann aber Postfach 909000 in 14439 Potsdam. Postfach 909000 14439 Potsdam. Und da müsste der bloß der Name dieses Künstlers quasi draufstehen. Und könnten aber auch noch irgendwie andere Erklärungen oder irgendwie oder auch eine Bemerkungen oder zum Beispiel, also wäre natürlich toll, man könnte vorher auch an Fritz schreiben und könnte sich, sagen wir mal, so Vordrucke für so Karten schicken lassen. Und auf den Vordrucken braucht man dann bloß noch, der Name lautet, und dann bräuchte man bloß noch den Namen eintragen und dann als, sagen wir jetzt, so Meinung zur Sendung, zum Beispiel, ich finde die Sendung voll schick oder ich finde die Sendung prima und so, es stehen jetzt so 6 Angebote dann da, die könnte man dann ankreuzen. Und da würde ich mich dann sehr darüber freuen. Ihr müsst jetzt einfach hinhören, raten, wer da singt und mir dann als Brief irgendwie zuschicken nach Postfach 909000 in 14439 Potsdam. Ich hoffe, das ist jetzt, ich muss mal testen. Hallo? Hallo? Ja, hallo? Ist dir das jetzt klar geworden, was ich gesagt habe? Ja. Du darfst jetzt aber nichts verraten. Du würdest dir jetzt die Musik anhören? Und wenn du jetzt wüsstest, wer das ist, der da singt, dann würdest du mir auch so einen Brief schreiben? Ja, warum nicht? So eine Karte, hättest du dann Interesse daran, eine Freikarte zu gewinnen? Klar. Ja? Okay. Habe ich dreimal eine, die ich dann verlose. Bleib ruhig in der Leitung und hör schön zu. Und jetzt hör dir aber erstmal die Musik an, ja? Yep. Doch nun ist es ja wieder Zeit für ein musikalisches Zwischenspiel. Aus dem Land, das sich selbst zerstört und uns den Way of Life diktiert. Da kommt Regen, bringt Waffen und Tod. Und hört er Frieden, sieht er rot. Er sagt als Präsident von USA, Atomkrieg ja, bitte doch und da. Ob Polen, Mittlerosten, Nicaragua, er bildet einzig, das ist doch klar. Doch wir wollen Sonne statt Regen, ohne Rüstung leben, ob West, ob Ost, auch Raketen muss raus. Wir wollen Sonne statt Regen, ohne Rüstung leben, ob West, ob Ost. Auch Raketen muss raus. Wir sehen die Säcke im Osten reizen, die auch nicht mit Atomen geizen. Doch dein Krieg um hier verbrannte Ziele, der läuft nicht wegen, wir sind viele. Hau ab mit deinen Nuklearstrategen, deinen Russen Hass an deinen Strahlenregen. Mensch, glitterfester Film ist aus, nimm die Raketen mit nach Haus. Denn wir wollen Sonne statt Regen, ohne Rüstung leben, ob Ost, ob West, kalten Krieg an die Best. Wir wollen Sonne statt Regen, ohne Rüstung leben, ob Ost, ob West, kalten Krieg an die Best. Dieser Regen kommt als Mann der Rüstungsindustrie, but the people of the states don't want it, nie. Und den wahren Frieden wird's erst geben, wenn alle Menschen ohne Waffen leben. Wir wollen Sonne statt Regen, ohne Rüstung leben, ob West, ob Ost, auf Raketen muss raus. Wir wollen Sonne statt Regen, ohne Rüstung leben, ob Ost, ob West. Ja, die Blende, tut mir leid, die ist im Original so vorhanden, kann ich auch nichts dafür. Vom Sound her ist es natürlich herbe 80er Jahre, vom Text her ist es auch herbe 80er Jahre Politik, die da gesungen wird. Der Song lebt für mich eigentlich nur aus der Authentizität dieses großartigen Künstlers. Hallo, du bist noch da? Ja. Ja, du sollst es jetzt nicht verraten, hast du ungefähr eine Ahnung, wer es sein könnte? Ich hab nicht... Nicht verraten, wie bitte? Nein, ich weiß sowieso nicht. Weißt du sowieso nicht? Es hört sich ein bisschen an... Nee, nicht sagen. Was auf jeden Fall nicht, bestimmt nicht ist, wie die Quietschposte aus der von Hallo Spencer. So der Singstil. Nein, nee, ja nicht. Ist wirklich ein großartiger Künstler. Ja, nicht sag aber, es hört ist sich... Ist wirklich eine tolle Figur und ich glaube, mit Filz habe ich schon fast zu viel verraten. Wer das weiß, soll hierher schreiben, Postfach 909000 in 14439 Potsdam und könnte dreimal eine Freikarte gewinnen. Und du hast dich jetzt... Eigentlich hättest du dich darum beworben und wenn du gewusst hättest, hättest du das gleiche geschrieben. Ja, aber du musst dich nächste Woche anhören, wie denn die Antwort ist, wer es wirklich ist. Ja, und da hättest du jetzt einfach irgendwie geschrieben, um irgendwie eine Freikarte, und aber egal für wofür und wovon und so? Ja, kann doch mal interessant sein. Was? Irgendwas zu sehen, wofür ich mir sonst keine Karten kaufen würde. Ach so. Naja, das ist relativ einfach zu lösen. Die Freikarten, die ich, will ich vielleicht auch erklären, die Freikarten, die ich hier zu verlosen habe, sind eine schicke Ansichtskarte von Schwedt, wo die Schwedter Kaufhalle abgebildet ist. Die könnte man dann hier gewinnen, wenn man herschreibt. Aha, die Postkarte. Ja. Ach, die auf jeden Fall. Aber ja, kostenlos. Na nee, die kriegt man nur, wenn man eine Rätsel löst. Mm. Ich habe ja nichts zu verschenken. Ja. Gut. Hast du denn jetzt noch eine Empfehlung? Wolltest du eine Empfehlung abgeben? Ja, ich habe das vorhin mit der Badewanne gehört und da fiel mir wieder ein, was ich ab und zu mal mache. Sonntagmorgens, wenn völlig schlechtes Wetter ist oder ich überhaupt keine Lust habe rauszugehen, warm Wasser in die Badewanne, dann kommt was zu essen ran und buchen und dann liege ich manchmal wirklich bis Nachmittag. Ach, das war jetzt aber schon gesagt als Empfehlung. Das kannst du jetzt nicht, also du hast es jetzt leicht variiert auf Nachmittag hin und den Kaffee weggelassen und dafür ich essen und ein Buch. Naja, nee, die Empfehlung war schon. Oh, sorry. Oh, tut mir leid, im Grunde haben wir jetzt Sendezeit verschwendet. Würde ich auf jeden Fall empfehlen, zu lesen. Ich habe letztens ein Buch gelesen über englische Mythologien. Oh, jetzt das klingt aber auch hingeludert. Das klingt ja jetzt nicht, wie wenn es wirklich was wäre, was dir wirklich sehr, sehr am Herzen läge. Sei mal jetzt ganz ehrlich. Nee, das habe ich mir schon vorgenommen, vor einer ganzen Weile zu sagen. Ja, das zu lesen, aber klingt jetzt nicht so, wie wenn du das jetzt unbedingt Massen von Leuten empfehlen wolltest. Nee, es ist ein ganz fantastischer Schreibstil von solchen alten Geschichten. Ja, dann gib jetzt hier wenigstens noch etwas genauere Angaben. Du siehst, ich bin jetzt ganz kurz. Ich habe gelesen und das hieß, zu Deutsch übersetzt, Legenden und Mythen aus Britannien. Ja, eine sehr unspezifische Angabe. Damit kann man jetzt kaum im Buchladen gehen und genau das Buch erwischen, was du gelesen hast. Nö, aber ähnliche Sachen. Ja, na gut, okay, danke dir für deinen Anruf. Jo. Tschüss. Ciao. Trotzdem eine gewisse Ungehaltenheit meinerseits in der Stimmlage nicht zu verbergen war. Tag, wer bist denn du? Hi, ich bin die Conny. Conny? Ja, ich versuche schon den ganzen Abend durchzukommen. Ach Mann, das tut mir leid. Völlig in Ordnung. Meine Empfehlung an alle jungen Menschen, doch mal sich Ratschläge von oder Empfehlungen von Älteren geben zu lassen, anzuhören und auch zu Herzen zu nehmen. Mensch, Conny, das klingt ja jetzt, wie wenn du, sagen wir mal, eine Mutter wärst, die jetzt gerade aufs heftigste bürgerkriegsartig den Generationskonflikt auslebt. Nee, ich habe eher auf eine Empfehlung gehört und das hat mein Leben sehr, sehr positiv. Ach, du hast auf eine Empfehlung gehört? Ja. Ist das jetzt auch eine Empfehlung, die man verallgemeinern könnte, die man anderen Leuten geben könnte, so direkt? Ja, auf jeden Fall. Nee. Allgemein an dem speziellen, nein. Die aber galt nur für dich. Finde ich, ist es immer viel interessanter, wenn man so älteren Menschen zuhört. Und die Empfehlung, aber für dich hab's eine ganz spezielle Empfehlung, die du jetzt aber nicht so pauschal weitergeben könntest, die wenig Sinn machen würde. Pauschal auf keinen Fall. Ja, so. Liebe Mädel, Conny, schaff dir keine Kinder an und du wirst ein tolles Leben haben. Nee, das ging eigentlich eher um meinen Beruf, dass ich doch möglicherweise mich mal ein wenig anders orientiere. Wie alt bist du denn jetzt? Ich bin 24. 24? Oh, na, kannst du dir vorstellen, da sitzt jetzt der 16-Jährige vom Radio und sagt, von so einer alten Säckin lasse ich mir keine Empfehlung geben. Na, wobei, also ich meine, ich bin auch mit meinen 24 immer noch viel zu unreif wahrscheinlich. Ja, morgen stehen ja alle wieder auf dem Schulhof. Da hat er gestern wieder so eine Oma angerufen und gesagt, wir sollen auf den Ratschlag älterer Leute hören. Mann, ist manchmal schon deprimierend, wa, so Radio zu machen. Ja, ja, auf jeden Fall. Ja, wenn man sich so vorstellt, was dann da passiert. Conny, ich danke dir erstmal. Ja? Tschüss. Ja doch, das will mir auch ein sehr einleuchtender Tipp scheinen und ich würde mich an der Stelle auch gleich als älterer Mensch anpreisen, der durchaus immer wieder gute Ratschläge zu verteilen hat. Wer bist denn du da? Ich bin der Mac. Der Mac? Ja, und ich habe einen Ratschlag und zwar, da bittet sich an... Kein Ratschlag, sondern Empfehlung. Die Sendung, das Thema der Sendung lautet Empfehlungen. Da muss ich gar noch die Kurve kriegen. Was man anderen Leuten wirklich empfehlen würde, endlich mal zu machen oder irgendwie so. Also, kann ich auch noch was Allgemeines vorher sagen? Was Kleines? Sag mal, du bist doch auch einer der jungen Menschen, die diesen eben schönen Ratschlag von Conny mit Sicherheit in den Sinn schlagen werden, oder? Ja, ich glaube, nee, wirklich. Na, dann mach mal. Ja, ich glaube, man ist immer sehr leichtfertig, beziehungsweise man fällt immer ziemlich leicht, anderen Leuten Ratschläge zu geben, wenn sie Probleme haben. Aber bei den eigenen Problemen, da fehlen dann immer die Ratschläge irgendwie. Ja, das ist aber klar. Na gut, aber du hast es als was Allgemeineres angekündigt, dann wollen wir es jetzt als was Allgemeineres stehen lassen. Okay, und dann habe ich noch eine ganz klasse Buchempfehlung. Eine Buchempfehlung? Also wenn, aber sag mal, wenn man was empfiehlt, dann kann man immer nur Bücher empfehlen, wa? Ja, wie gesagt, nicht, vielleicht sind die sehr ausdauerstark oder so. Hast du denn jetzt hier schon eine Empfehlung mitgenommen? Du, wie lange hörst du jetzt die Sendung schon? Oh, ich denke so um elf. Na, jetzt sind ja fast 2 Stunden. Ja, so. Ja? So. Und hast du denn jetzt schon eine Empfehlung? Hat dir die Sendung denn jetzt was gebracht, praktisch, für dein Leben? Ich glaube nicht, also wie gesagt, nicht. Oh, also, so richtig viel kam da noch nicht rüber. Und du hast aber noch 2 Stunden zugehört? Ja, so ein bisschen gelesen, ein bisschen zugehört, so je nachdem. So. Ach, nebenbei gelesen, sag mal? Na, das ist aber nicht ordentlich. Nee, aber das ist ja, so Gesundheitsleser. An welchen Stellen hast du dann stärker, intensiver gelesen? Eher, wenn ich geredet habe oder wenn die Anrufer geredet haben? Das kam auf die Anrufer an. Also ich denke, die Anrufer haben, kann man auch nicht sagen. Also Hälfte vielleicht. Ja, also mal, wenn ich geredet habe, mal, wenn Anrufer geredet haben. Aha, naja, hör ich nicht so gerne. Gut, weiter. Empfehlung? Buchempfehlung? Na gut. Hermann Hesse, und zwar... Mensch, Hermann Hesse, das ist aber echt eine junge Menschen. Wie alt bist du? Ich bin jetzt 21. 21. Warten jetzt, Steppenwolf unterm Rad? Nee. Narziss und Goldmund hat mich sehr... Narziss und Goldmund, kick an. Das hat mich sehr vom Hocker gerissen, muss ich sagen. Das hat irgendwie den Eindruck, also beziehungsweise das hat mir irgendwie für mich selber so. Hört sich vielleicht ein bisschen nicht schwollen an, aber man hat schon, also ich habe schon das Gefühl gehabt, irgendwie was zu erfahren über mich. Ja, war das deine erste Begegnung mit Hermann Hesse? Ja. Ach so, ansonsten muss man eigentlich an der Schule, muss man ja mal unterm Rad lesen. Ja, da habe ich mich sehr geweigert. Ich glaube, da mussten wir auch und ich hab nicht oder so. Ach so, nee, ich meinte nicht, dass man musste von den Deutschlehrern aus, sondern das ist eigentlich dann so Erlebnisliteratur. Da merkt man, erlebt man dann irgendwie ganz, kann man ganz deutlich ausleben, dass man in so einem fürchterlichen Zwangssystem im Moment gerade sich befindet, gegen das man eigentlich aufbegehren müsste. Das ist ja schön. Warst du bei der Armee, beim Bund? Musst du da noch hin? Ich mach gerade Zivildienst. Musst du gerade, Zivildienst? Mhm. Ach so, na, da macht es ja dann wenig Sinn, zum Beispiel Schwäg zu lesen. Aber wenn man irgendwie bei der Armee oder uniformiert sein sollte, dann muss man, glaube ich, unbedingt Schwäg lesen. Ja, kenne ich aber auch. Ja. Oder Catch 22. Das kenne ich wiederum nicht. Oh, das musst du lesen. Das ist großartig. Ja, erzähl mal. Nee, kann ich ja nicht erzählen. Das ist irgendwie das großartigste Buch, was was überhaupt zur Armee gibt. Also das ist dann. Also direkt neben Schwäg, ja. Mhm. Also das führt irgendwie den Schwachsinn voll auf den Punkt. Ich danke dir für deinen Anruf. Okay, war schönen Abend. Tschüss. Wobei 21 war der, da schlägt man noch Ratschläge von 24-jährigen Frauen eigentlich nicht mehr so ohne weiteres in den Wind. Hallo, wer bist denn du? Och, jetzt aber lange überlegen. Ja, wer bin ich eigentlich? Ja. Ja, so eine existenzielle Frage. Im Grunde sitze ich da, mein Name ist Melancholia und ich habe einen Totenschädel in der Hand und kicke nachdenklich rauf. Ja, so schlimm eigentlich nicht. Wer bist denn du? Ich wollte eigentlich nur einen Film empfehlen. Aber erstmal muss er ja mal trotzdem mal sagen, wer du bist. Anonyme Empfehlung kann man ja nicht entgegennehmen. Dorothea. Sag mal, das klingt doch jetzt ausgedacht, Dorothea. Okay. Dörte. Oh Gott, aber volle Pulle eingelenkt. Ach, Dörte. Jo. Gut, dann empfehl mal jetzt einen Film. Arizona Dream. Arizona Dream. Jo. Der ist halt ich glaube, ich bin doch zu aufgeregt. Hast du zum ersten Mal angerufen? Jo. Ja? Mhm. Aber lass dich jetzt dadurch nicht entmutigen durch diese Aufregung, Dörte. Ja. Ich glaube, wenn du jetzt zum Beispiel in der nächsten Sendung anrufst oder in der übernächsten Sendung oder so, dann bist du wahrscheinlich schon viel cooler und souveräner. Ja. Oder? Ich weiß nicht so genau. Ach doch, das sind so Sachen, die muss man ausprobieren und wenn man sie ein bisschen übt, dann kriegt man eine Cute auf die Reihe irgendwann. Wobei, ich meine, es ist jetzt auch nichts, was einem im Leben weiterhilft, wenn man irgendwann mal gelernt hat, im Radio anzurufen. Ja, ein bisschen sprachbegabt sein, wäre dann doch. Ach so, na ja, klar. Ein Redestil oder so. Ja, das gibt dann natürlich, die Leute sitzen jetzt da und denken, aha, die Dörte ist so eine. Und alles, was gewissermaßen zur Verfügung kam, um Schluss zu folgern, ist jetzt gewissermaßen die Art und Weise, in der du dich da präsentierst, wie du sprichst. Ja, ich glaube nicht, dass es gerade sehr positiv rüberkommt. Naja, ist egal. Ach doch, kommt mit so einer gewissen Unmittelbarkeit. Das ist schon angenehm. Mhm. Ja, da denkt man nicht, dass das jetzt ein ausgedachter Abruf ist oder das Anruf ist oder dass du jetzt zum Beispiel das, was du erzählst, dass du das abliest. Jo, ich habe mal noch eine Frage. An mich? Ja, wegen Namen buchstabieren. Wie hieß der François Villon? François Villon. V-I-L-L-O-N. Okay. Ja? Jo. Okay, tschüss. Tschüss. Hier noch eine Empfehlung? Ja, hallo, Gutner. Und zwar eine Empfehlung. Ja. Und zwar, ich finde, dass die Leute auf der Straße einem mehr ein Lächeln schenken sollten oder irgendwelchen Leuten halt sagen sollten, ja, also mir gefällt eine Frau und dann gehe ich auf die zu. Also man sollte auf sie zugehen und nicht so robotermäßig durchs Leben watscheln. Und selber hast du schon mal so versucht? Ja, klar. Und? Von denen reden, oder? Hast du ab und an noch einen Backpfeife dafür gekriegt, dass du da Frauen, wildfremde Frauen auf der Straße ansprichst? Ein verlegenes Lächeln vielleicht, ja. Von ihr? Von ihr, ja, ja. Verlegen? Verlegenes Lächeln vielleicht, ja. Aber ich meine, wenn ich eine schöne Frau... Aber sag mal, an Selbstbewusstsein, ihr berichtet dir ja nicht, oder? Wie? Irgendwie unter einem akuten Mangel an Selbstbewusstsein leidest du nicht. Warum sollten wir drunter leiden? Naja, weil wenn ich mir jetzt vorstelle, ich wäre jetzt irgendwie eine Frau, zack, zack, wie heißt du? Tom. Zack, zack, ich gehe so die Straße lang, auf ihr kommt irgendwie ein Tom daher und fängt an, mich anzuquatschen. So, wenn ich mir das jetzt vorstelle und du sagst jetzt, du machst es häufiger. Sag mal, du hast es jetzt ungefähr 20 Mal gemacht und ich frage dich jetzt, wie ist das nach der negativsten Reaktion, die du bekommen hast und die negativste, die härteste Reaktion, der du dich ausgesetzt hast, war ein verlegenes Lächeln? Naja, ich meine... Und niemals, sagen wir mal, einen Regenschirm in die Halskante? Meistens, man endet ein schönes Lächeln und man kommt halt auch ins Gespräch und man kann die Leute kennenlernen dadurch. Und jetzt, dass aber so Leute, die grimmigen Blickes voll mufflig die Straße lang gehen und irgendwie ihre Aktentasche hinter sich herschleifen, die findest du dann abstoßend und gar nicht gut? Wenn ich jetzt zum Beispiel ein schönes Wort von jemandem höre, dann hilft das einem über die ganze Woche. Echt, das ein schönes Wort, ein schönes Wort? No? Ein schönes Wort. Ja, ein schöner Satz meine ich. Ein schöner Satz. Und hältst du, sagen wir mal, so eine begriffliche Fügung wie einen Regenschirm in die Halskante? Ist das nicht ohne schöne Formulierung eigentlich, auf die ich jetzt im Nachhinein betrachtet recht stolz bin? Oh nein, das ist jetzt nichts, was dir die Woche schön machen könnte? Nee, also. Und was deinem Leben den Sinn und einen gewissen Glanz verleihen würde? Och nee, gut, jetzt bist du aber gemein. Nee, aber das klingt doch erstmal, ich finde, das klingt ziemlich interessant. Nein. Wenn ich Gedichte schreiben würde oder Songs machen würde, dann würden die bestimmt öfter mal einen Regenschirm quer in die Halskante hauen, enthalten. Als Zitat so. Und die würden natürlich von Toms und jungen Frauen handeln. Na danke. Ja, und wären so Rollenspiele. Ich würde aber dann natürlich. Würden das die Leute machen, finde ich. Wie bitte? Also, nicht so einfach blind durchs Leben gehen und dann vorbeilaufen, weil man kann echt interessante Leute auch dadurch treffen und kennenlernen halt. Ja. Ach, und da gehst du dann hin und sagst, Mensch, die sind doch der Lippi. Wenn mir die Frau gefällt, dann mache ich das natürlich. Ja. Und ich meine, also wenn es jetzt bei mir jemand macht, das kommt ja auch ab und zu mal vor, aber ich finde eigentlich viel zu wenig unter Leuten überhaupt. Meinst du, dass also mehr so Leute auf der Straße eigentlich, hey, du bist aber ein toller Typ, machen ja, sollten zu dir so? Wenn ich mir zu Hause irgendwelche Sendungen von Arabella Kiesbauer angucke, irgendwelchen Schrott. Das ist ja nun wirklich keine Alternative, aber wenn man jetzt vergleicht Arabella Kiesbauer mit einem Mann, der muffligen Blick ist, mit einer Aktentasche, die sich hinter sich herschleifend zur Arbeit zottelt, dann würde ich den ja auch immer noch nehmen, würde ich den ja auch noch besser finden. Ja, ich meine, guck mal, da geht auch alles von selber, wie wenn man mal ein schönes Wort von jemandem hört. Oder man wenigstens mal ein Lächeln bekommt. Aber jetzt, na denn, komm jetzt, mit Lächeln klappt ja nicht. Jetzt sag mal ein schönes Wort, was jetzt den Zuhörern hier über die Woche hilft. Aha, allgemein. Ja, naja, ein schönes, ja, du sprichst ja von schönen Worten. Ja, ich meine, das war meine Empfehlung. Ach so, Leute draußen. Aber dann mach mal ein schönes Wort. Ein schönes Wort. Ja, seid nett zueinander. Oh Mann, da krieg ich auch gleich schlechte Laune. Oh, das ist die Woche im Arsch, echt? Sag du mal ein. Seid nett oder keep smiling, think positiv und so. Oh. Das fand ich gar nicht an mit Laufen. Ich hab dir doch schon eine schöne Wortfügung angeboten. Ein Regenschirm quer in die Halskante, der wird mich über die Woche bringen. Ich danke dir für deinen Anruf. Nee, tschüss. Wobei ich gar nicht so eine präzise Vorstellung habe, was eine Halskante sein mag. So, Kinder, ich werde jetzt noch, ihr müsst ja nicht auflegen, ich spiele jetzt noch eine Musik, einfach weil es so eine tolle Musik ist, weil ich die unbedingt spielen will. Das sind The Red Crayola. Red Crayola. Der Song erklärt sich selber. Hello, say hello to Jamie Jones heißt der Song. Das ist aber völlig egal. Ihr könnt hier in der Leitung bleiben und danach machen wir dann noch schon einen Schnelldurchlauf. Könnt ihr einfach so stichwortartig eure Empfehlungen hier noch zum Besten nehmen, weil ich das ja doch für sehr interessant halte. Well enough alone, but try to keep in touch. Don't wander far from home, I'd ask of you this much. Say hello to Jamie Jones. Tolle Musik, oder? Fire engine red decor and wrought our subtleties. Said girls who come to four are not him, so please say hello to Jamie Jones. Has lost his way, assist him I implore. Will you know what to say? It's better all the more. Say hello to Jamie Jones. Voices ring and Disney's friends parade. They don't want anything It's not a masquerade. Say hello to Jamie Jones. Crayola mit bla bla bla. Mann, du ist schon fast wie einer im Radio, du. So, jetzt machen wir hier irgendwie schnell, ruckzuck, Schnelldurchlauf. Wir sind alle nett alle in der Leitung geblieben und ihr könnt ganz stichwortartig immer nochmal eine Empfehlung geben. Hallo. Ja, hi. Hi, ist Janelle. Wir haben schon mal telefoniert miteinander, oder? Ja, ich kann mich an den Namen erinnern. Ja, Janelle, genau. Ich hatte zwei ganz kurze Empfehlungen. Ja. Und zwar eine kulturelle und eine kriminelle Empfehlung. Ja. Erstmal die kulturelle, und zwar die liegt mir echt am Herzen. Es gibt immer in dem Sender Arte, den kennst du bestimmt auch, ja. Gibt es immer am Donnerstagabend um 20 Uhr jede Woche eine ganz, ganz, ganz faszinierend tolle Sendung, wo immer ein Kunstwerk erklärt wird. Und die sind so gut, dass auch Leute verstehen, die meinetwegen echt von Kunst nicht allzu viel Ahnung haben und die Leute auch ein bisschen so an dieses Thema ranführt. Die würde ich allen Leuten mal ans Herz legen, die vielleicht davon noch nicht so viel wissen und vielleicht sich mal dafür ein bisschen interessieren. Gut, und jetzt die kriminelle Empfehlung? Das ist ja wirklich ein Schnelldurchlauf. Ja, wir müssen wirklich schnell machen. Ja, kriminelle Empfehlung ist für Leute, die gerne schwarz haben, weil sie kein Geld haben. Wie man also meistens durchkommt beim Schwarzfahren ist folgendermaßen, indem man sich meinetwegen so ein Ticket kauft, einen Einzelfahrschein und den nicht abstempelt. Man kann ihn ja immer in der Tasche behalten und dann einen auf Ausländer macht, irgendwas in einer unverständlichen Sprache brabbelt. Da ist bis jetzt also noch nie irgendwas passiert, weil die Leute sind ganz höflich und erklären einem das, wie man den Fahrschein zu stempeln hat. Gut, okay, danke dir, tschüss. Ja. So, weiter im Schnelldurchlauf. Hier ist nochmal das Sony Wetterstation. Ja. Empfehlung für die Hörer. White Noise heißt die Band. An Electric Storm heißt die Platte. Okay, danke. Tschüss. Hallo? Ja, hallo, hier ist Christian. Ich wollte mit dir über Bub und Boys sprechen. Ey, nicht mal jetzt, Mensch. Zack, ja? Raus, weg. Tut mir leid. Hallo? Hallo, Jürgen. Ja, ich lass mir jetzt da nichts anmerken, ja? Ja, du lässt dir wirklich nichts anmerken. Schnelle Empfehlung? Vom letzten Mal noch. Wir wollten bloß uns nochmal bedanken, das war unsere Empfehlung von uns an dir. Jürgen? Aha, ja? Ja, die Platte, du willst... Ah ja, alles klar. Alles klar. Jo, tschüss. Warte mal kurz. Jürgen? Ja? Empfehlung von mir, wer Kurt Jürgens gerne hört. Von Jeff Fagan, Krieg der Welten in seiner Version. Von was? Was? Kurt Jürgens, Jeff Fagan, Krieg der Welten, dieses Hörspiel. Ja. Hörmusical oder Musikband. Aha. Gut, okay, danke. Hallo. Hallo? Schnelle Empfehlung. Eine schnelle Empfehlung? Ja. Thomas Pünchen und die Enden der Parabel. Gut, okay, danke. Hier, schnelle Empfehlung? Ja, hallo, hier ist Annette. Du hattest vor ein paar Wochen mal Georg Kreisler gespielt. Ja. Da wollte ich wissen, welche Platte das war. Ich habe die nicht gefunden. Weiß ich auch nicht, welche Platte das war. Oh. Tut mir leid. Nun kommt man schon mal durch. Ja, kauf dir irgendeine andere Georg Kreisler-Platte. Das ist schon immer prima, Georg Kreisler. Kann man nicht falsch machen. Ach, mir haben die Augen so gefallen, die drei... Das Mädchen mit den drei Augen. Ja, musst du wissen, ja, lass sie sagen, sag mal, die sollen mal alle Georg Kreisler-Platten bestellen und dann guckst du nur die. Okay, danke, tschüss. Ja. Warum sag ich danke? Hallo? Oh, guten Abend. Ja, schnelle Empfehlung? Jo, ich empfehle das deutsche Bürgertelefon. Gut, hier noch eine schnelle Empfehlung? Gut für Traverland. Ja, hier noch eine? Hallo? Na, zu spät. Schnelle Empfehlung. Hier eine schnelle Empfehlung? Ja, nochmal die Conny, und zwar Anton Schweizer, Zeitgenosse von Mozart mit Margot Stesgall. Es ist gerade neu rausgekommen, klassischer Tipp, super, super Spitzenklasse. Kannst du das nochmal sagen? Anton Schweizer, zur gleichen Zeit wie Mozart gelebt. Komponist. Komponist, klassischer, und also Margot Stesgall ist die eine der Koloratursopran-Sängerinnen, die da mitgemacht hat. Auch zur DDR-Zeit sind wir bekannt gewesen, an der Semperoper bei der Wiedereröffnung gesungen und so. Gut. Sehr nette Frau. Okay, danke. Okay. Tschüss. Hallo, hier noch eine schnelle Empfehlung. Hallo, hier ist Benjamin. Ich wollte mal sagen. Ah, das lassen wir, das brauchst du nicht sagen. Hallo? Hallo? Hallo? Ja, schnelle Empfehlung. Jetzt mal Tempo. Eine Empfehlung, und zwar, die Band heißt Schwermut Forest. Die kommen aus München. Oh. Die Platte heißt Pilot. Klingt voll heavy. Für verregnete Sonntage. Okay, danke. Hier noch schnelle Empfehlung. Hallo? Nee, hier noch eine? Schnelle Empfehlung? Ja, Landeerlaubnis erteilt für dich. Gut, ja, danke. Hier schnelle Empfehlung. Ja, schmeißt euren Fernseher weg. Super, das ist eine Ansage. So stelle ich sie mir vor. Hier noch eine schnelle Empfehlung. Raucht mehr Cannabis. Naja, gut. Hier noch eine schnelle Empfehlung. Ja, hallo. Ich wollte bloß einen kleinen Filmtipp abgeben. Versuch mich nicht. Das Leben ist eine Baustelle. Okay, wunderbar. Würde ich auch unterstützen. Ist ein großartiger Film, der diesen ganzen deutschen Komödienschrott herzhaft widerlegt. Hallo? Ja, hallo. Ich habe eine Empfehlung. Und zwar Hackisches Hoftheater. Montag bis Mittwoch. Bomben, das Stück. Lustiges Stück. Sehr witzig. Ich habe mich heute sehr amüsiert. Okay, danke. Hier eine schnelle Empfehlung. Ja, Frühjahrsputz. Gut. Hier eine schnelle Empfehlung. Dass man den Frühling erleben kann, wenn die Scheiben sauber sind. Hallo? Zu langsam, Kinder? Hallo, hier noch eine schnelle Empfehlung? Ja, Suizid ist tödlich. Ja, also eher ein Klospruch. Tag. Rettet die Bäume, esst mehr Biber. Ah ja, hallo, hier noch eine schnelle Empfehlung? Ja, Kalkofe. Gut, das war eine Empfehlung. Hallo? Hier noch eine Empfehlung? Zu langsam, da noch? Hallo? Hallo? Schein, den Film. Nochmal, Conny. Gut, hier noch eine schnelle Empfehlung? Ja, auflegen. Schnelle Empfehlung. Hier noch eine. Kann ich dich mal unter vier Ohren sprechen, Mensch? Dann bleib in der Leitung. Hier noch eine schnelle Empfehlung. Nee. Hier noch eine schnelle Empfehlung. Tom Waits. Hör Tom Waits. Gut. Hier noch eine. Kutmo. Ja, das ist eine gute Empfehlung. Hier noch eine schnelle Empfehlung. Hier noch.